wollen so zurück. Genau. Okay. Jacques, sofort an Bord mit dir und weh, ich sehe dich nochmal. Er macht so. Und geht. Und ich hoffe, deine Moral ist gestiegen. Seine ist gestiegen und die von der Crew nicht. Ja. Aber manchmal geht es auch um die einzelnen Bausteine einer Crew. Le Crew. Okay, dann gehe ich nochmal auf den Markt. Ja. Schaut dann nochmal rum, ob mir irgendwas Interessantes auffällt. Irgendwie ein interessanter Händler oder sowas. Vielleicht irgendwie interessante Ware. Vielleicht dealt jemand mit Hinweis. Nö. Ach, das ist doch alles ja immer dasselbe. Alle haben ihre Markt und ich... Nix Interessantes. Die Lyrik war etwas interessanter, aber das ist doch hier. Also ich wenn mich ja alles, ich schwerfe meine Route aus im Hafen. So, ich versuche noch zu sagen. Okay. Ich gebe da auch nicht auf. Du willst einen Fisch fangen, das ist 19. 19. Immerhin. Ich habe eine 50. Ja. Du kriegst einen Fisch. Okay. Na. Fisch. Speziellen Fisch jetzt oder einfach? Ein Fisch. Gut, okay. Also du könntest den bestimmt erkennen, aber das ist nicht relevant. Gut, okay. Ja, nee, ich frage nur, ob es jetzt noch irgendwas ist. Ja, also ich könnte dir sagen, dass es ein Lachs ist. Oder das ist so, auf jeden Fall ein Speisefisch. Ja, ja. Darum geht's mir. Okay, gut. Alles klar. Ein Scheißefisch. Ich hole wieder alles ein, der Route und alles. Ja. Und, joa. Dann werde ich mich wieder zum Schiff zurückmachen. Okay, dein Schiff ist repariert. Hm? Du siehst es. Hans hat ganze Arbeit geleistet. Und auch die Zunge ist ja weg. Ja. Zunge ist nicht mehr da. Und ja, die Mannschaft wurde. Okay, gut. Und you. Le Crew, meine Ruselbande. Wir lecken ab. Okay. Es geht nach Kingston. Okay. Ich möchte nach Kingston, so schnell okay. Es geht. Dann bitte einmal einen Encounter werfen, ob es einen gibt. Mhm. Einmal Kopf. Also ein Encounter. Encounter, ein Schoner. Okay. Okay, den gehen wir an. Okay, dann geht mal an. 16, trifft nicht. Trifft nicht. 20 trifft auch nicht. Trifft. 2. Jetzt sind wir bei 13. 14 trifft. Mhm. Trifft 2. Sind bei 11. Eine 7 trifft. Versenkt. Okay. Sind wir bei 11 stehen geblieben. Dann 3 Beutewürfel. Schauen wir, was wir haben. Einmal Eisen, einmal Holz, einmal Rum. Sehr schön. So, Rum kann ich mir jetzt gleich 2 abziehen. Genau. Da bin ich bei 2, 3. Was? Ein Holz und Eisen einmal. Ich brauche Holz 4 und Eisen 6. Ich kann dir auch noch ein frisches Papier geben, dann, wenn du möchtest, dass es so voll geschmiert wird langsam. Boah, bisher geht's noch alles. Okay, jetzt sind wir wieder in Kingston, das ist ja neutral. Genau, da ist kein Encounter. Okay, dann auf zur Werft. Ich brauche ein neues Upgrade. Okay. Mondü, nee, wie hieß der? Mondü. Ich weiß gar nicht mehr, wie der gesprochen hat. Normal. Hallo. Mondü, ich möchte gerne eine neue Upgrade. Womit kann ich Ihnen dienen? Verkaufen. Ach, ich sehe gerade, ich habe nicht genug Gold. Möglicherweise bieten Sie mir aber eine Upgrade an, vielleicht für 5 Eisen. Ich möchte gerne meine Kanonen verbessern. Und ich habe 5 Eisen an Bord, kein Problem. Sie möchten wie viel Gold noch dafür haben? 10. Ich habe leider nur 5 Gold. Oh, so viel. So ein Unterschied hast du gesagt. Krass. Ja, ich habe jetzt beim Gold ganz schön geloost. Geloost. Der scheiß Lyrik-Wettbewerb, hätte ich den gerannt. Ne? So, okay. Ich habe ein Angebot für Sie. Ich hätte auch noch ein sechstes Eisen, um es ins Feuer zu legen. Und vielleicht haben Sie noch Interesse zusätzlich an einer Flasche Rum. Würfel mal Fandeln. Ja. Also auf Feilschen. Lass mich nicht im Stich. 13. Erstmal. Ja, er geht drauf an. Okay, also er nimmt einmal an, Rum. Ein Rum und 6 Eisen und 5 Gold. Goldeisen ist weg, Gold ist weg. 2 Rum, 4 Holz ist mir geblieben. Okay, Kanonen-Upgrade 1. Feuerkraft plus 5. Also jetzt insgesamt 10 Angriff. Geil, das wollte ich. Okay. Okay. Gut, auf geht's. Ich habe ja kein Gold mehr, nichts mehr. Okay, auf geht's meine Crew, wir segeln weiter. Ja, Peter hat's verstanden, dass dies nicht die Geschichte auf See abspielt. Hm. Ja. Okay, wir müssen los, meine Crew. Dann, wir haben, weißt du, was du vergessen hast? Ich hab's nicht repariert, gell, das Scheißschiff. Nee, erstens machst du es nicht repariert, das lässt dir jetzt nicht durchgehen. Hm. Und wir haben vergessen, eine Ereigniskarte zu ziehen. Stimmt. Genau, die ziehst du jetzt einfach. Jetzt mal nachträglich. Ja. Eine mysteriöse Krankheit erfasst einige Crewmitglieder. -5 Moral und -2 Gold im nächsten Hafen für Medizin. Scheiße. Aber -2 Gold im nächsten Hafen für Medizin. Ja. Also, dass du im nächsten Hafen Medizin kaufen kannst, quasi. Ja gut, dann ging ja das Upgrade jetzt gar nicht. Kein theoretisch nicht, aber du kannst jetzt die 2 einfach mitnehmen. Okay. Aber -5 Moral. Ja. Da sind wir bei 90. Okay. Die tun wir einfach mal als Schulden mit drauf. Hast du jetzt quasi -2 Gold einfach. Das ist jetzt einfach, weil ich selber nicht aufgepasst habe, ist das jetzt so meine eigene Schuld. Okay. Gut. Ich will zu diesem. Du bist doch nicht repariert, sag ich noch, also du hast noch ein paar kleine Beschädigungen. Mhm. Ja, das. Kann ich das jetzt noch machen lassen, ja? Nee. Natürlich nicht, Tim. Nein, das ist scheiße. Na gut, dann reisen wir weiter. Ja, wir müssen's risken. Wobei. Kannst du was sicheres anfahren, also was zu deiner Fraktion gehört. Ja, ich brauche auch Beute und alles. Ich muss irgendwie risken, aber na gut, ich werde erstmal nach Tortuga nochmal reisen. Oder Crooked Island. Das wäre natürlich auch noch eine. Crooked Island gibt's halt nur deine Schule. So. Aber ich kann zumindest. Die Mathilda, kann ich einen Fisch vorbeibringen? Ich erstmal nach Tortuga. Die wollte eine Menge Fisch, also eine Menge Fleisch, Fisch und halt was zu finden, das Essbares. Also nach Tortuga. Nach Tortuga, ja. Okay. Coinflip. Boingflip. Kopf, Zahl. Okay, gut. Ein Ereignis bitte ziehen. Stupid Jack's Adventures Nummer 4. Jack hat die Idee, ein bekannter Musiker zu werden. Er nennt sich Captain Jack. Du kommst in Tortuga an. Ja, Tortuga Jumbo, ja. Okay, ich bin angekommen. Du wirst angesprochen, direkt. Ich sag mal schnell zu Ans, ihr repariert das Ding. Okay, du wirst später angesprochen. Wieder repariert den Kram hier. Okay, alles gut. Dann mach erstmal deinen Kram. Nur, dass ich das nicht vergesse wieder. Ja, ist richtig. Wieder reparieren. Ja, dann schreib dir schon mal auf, dass es repariert war. Okay. Dass es repariert ist. Gut. Okay, gut, dann gehe ich von Bord. Und ich werde angesprochen. Nicht mehr, du wirst nachher angesprochen. Ich habe es mir anders überlegt. Verdammt. Niemand spricht mich an. Du siehst, in Tortuga sind Phantomzeichnungen aufgehangen. Also sind Blätter aufgehangen. Okay, ich schaue mir mal diese Blätter an, was da drauf ist. Mhm. Du siehst. Wie heißt dein Nachname? Roussel. Jacques Roussel. Steht da ein Preis drunter? Da steht drunter 50 Gold. Ach, 50, mehr bin ich nicht wert. Ach, das ist ja nicht zu ertragen, dieser Preis. Ich habe das Gefühl, irgendjemand macht Jagd auf mich. Jagd. Ich bin Jagd. Jagd. Es wird die Jagd auf mich gemacht. Ich muss jetzt vorsichtig sein. Ja. Dass mich niemand als Jagd erkennt. Was war jetzt in Tortuga noch? Was gab's da? Da gab's eine Schenke, einen Markt. Schenke, einen Markt. Zeug. Endlich. Ich werfe mal die Route noch aus. Ich habe ja keine Kohle mehr. Okay, du wirfst die Route aus. Ich probiere es mal wieder. Fischo, Fischo. Eine 6. Yes. Eine 6. Du angelst eine Flasche rum. Okay. 3 rum. Okay, dann werde ich wohl mal lieber schnell von Tortuga abhauen. Sonst kriege ich noch auf die Fresse. Ah, ich eile zurück zum Schiff. Ja. Sage, ja, mach das Schiff. Du hast angesprochen. Verdammt. Hallo. Bonjour, mein Name ist... Hallo. Mein Name ist Capitan. Kapital? Was? Capitan. Ich hätte hier ein Angebot für dich. Oh, ich hopfe es doch an wir. Pass auf, ich bin von der Rumdestiller. Mac. Cocking, nee, Diggins. Mac Diggins. Cocking, haben wir ja schon. Und wir haben so einen kleinen Überschuss gemacht. Den kannst du preisgünstig erwerben, wenn du möchtest. Aber was heißt preisgünstig? Also ich hätte dir anzubieten, 3 Fässer rum, also 3 rum, für 1 Gold. Was ist der Haken an der Sache? Es gibt keinen Haken. Herr damit. Aber ich habe keine Gold. Gold. Das ist der Haken. Das ist der Haken, ja. Möglicherweise bist du bereit für ein Tauschgeschäft. Ich habe Holz noch anzubieten. Holz? Nein. Oder wie? Aber ich sehe, du hast einen strammen Sklaven auf deinem Boot. Oh, das ist bitter. Du meinst Angst? Angst ist nicht verkäuflich. Angst ist nein. Angst ist Familie. Und Familie ist das, was zählt. Ich kann dir einen Fisch noch anbieten. Ein Fisch und ein Holz. Okay. Dir. Okay, dann ein Fisch, ein Holz. Das war wahrscheinlich der erste und letzte Fisch, den ich im Abenteuer hatte. Für 3 rum. Für 3 rum. Okay, ein Holz, dein 3. Und dann habe ich 6 rum, aber da kann ich gleich 2 abziehen, weil ich will jetzt weiter segeln. Ich muss dazu sagen, die Kurse sind umkehrbar. Also das bedeutet, Eisen und Holz hat 1:1 Handlung, Handel, und Rum hat 2:1. Das bedeutet, du bekommst für einen Rum 2 Gold. Nur mal so als kleiner, so, als ja, kleine Gedankenstütze. Ja. Also hat sich das eigentlich schon gelohnt. Na gut, ich segel weiter. Ich habe gleich 2 rum abgezogen. Ja, sehr gut. Wir setzen die Segel in Richtung Cayo Ilan. Das ist Cayo Island. Ja. Okay. Feindliches Gebiet repariert bin ich ja. Ja. Kopf, Encounter. Encounter. Eine Brick. Eine Brick. Ich habe sie im Blick, die Brick. Aber das hat zum Glück jetzt auch mittlerweile schon Kanonen-Upgrades. Mhm, genau. Also jetzt, die dürfen wir jetzt hoffentlich legen. Okay, auf geht's. 12 trifft. Ja. Trifft, 7. Trifft. Versenkt. Also die ist jetzt schon logischerweise schon leichter jetzt. Das ist ja deine Angriffskraft. Ich mache jetzt auch 10, genau. So, 6 Beutewürfel. Einmal rum, einmal Gold, einmal Eisen. Das sieht doch gut aus. rum. Einmal rum, zweimal Eisen. Also dreimal Eisen, zweimal rum, einmal Gold. Genau. Drei Eisen. Ja. Zwei rum, da bin ich doch wieder bei sechs. Und ein Gold, da habe ich quasi meine Schulden jetzt genau. Minus eins reduziert. Genau. Okay. Ja. Okay, gut. Jetzt komme ich ja dort an, muss ich nochmal einen Encounter machen. Genau. Ein Schoner. Okay, den nehmen wir mal platt. Männer, verschont dieses Boot nicht. Trifft. Versenkt. Okay. Drei Beutewürfel, gell? Genau. Okay. Einmal Eisen, zweimal Holz. Dass der jetzt knallt, nehme ich, meine Damen und Herren. Jetzt geht's los, ja. Jetzt wird geil. Jetzt habe ich fünf Holz und vier Eisen, genau. Das ist gerade mal dein, dein neunter Halt. Geil. Ich werde auch jetzt nicht lange dort verweilen. Verweilen. Okay. Ich will ja endlich mal nach Havanna kommen. Okay. Habe ich noch nicht einmal angesteuert gehabt. Na, du hast es angesteuert, aber wurdest abgewehrt. Achso, ich muss ja noch eine Ereigniskarte ziehen. Den Zahlenmeister haben die Gonokokken vernascht. Minus 5 Moral. Geil. Aloha. Geil. 85. Du bist auf so eine Scheiße einsteigen. So ein dummes Gedöle. Merk schon. Okay, gut, weiter geht's. Ja. Ja. Ein Encounter, meine Damen und Herren. Hast du das sich nicht repariert? Ja. Ein Schoner. Ich bin so doof. Na los, das schaffst okay, du auch. Muss man durchschrubben. Ja, trifft. Versenkt. Drei Beutewürfel. Das ist dreimal drei Holz. Ja. Das ist gut. Das irgendwie steigt die Spielgeschwindigkeit exponentiell. Auf jeden Fall. Je schneller, je weiter du bist. Jetzt muss ich ja nochmal flippen. Zahl, das ist gut. Und ein... Ein Marineschiff kreuzt euren Weg. Scheiße, also ein Encounter. Ich habe mich gerade gefreut. Eine Brick. Ja, wir versuchen es. Wir müssen es versuchen. Treffer? Ja. Kein Treffer. Das kann es werden. Treffer. Versenkt. Oh, jetzt knallt's, Leute. Sechs Beutewürfe. Wie viel das jetzt schon OP? Okay, einmal Holz, einmal Eisen, einmal Gold. Genau. Da bin ich jetzt auf Null Gold. Einmal Holz, Eisen. Zweimal Eisen, dreimal Eisen und zweimal Holz. Genau. Drei Eisen. Und Gold Null. Und zwei Holz, da bin ich bei 10 Holz und Gold immer noch Null. Scheiße. Komplett. Ja. Mit dem Gold ins Minus gerutscht, ja. So. So, jetzt muss ich auch noch rum nochmal zwei abziehen, oder? Genau. Den gemacht. Da ist eben wieder der Vorteil, dass du einen Kameraden nicht rekrutieren konntest, weil sonst hättest du Dreier zahlen müssen. Corona. Stimmt, ja. Okay, habe ich noch vier rum. Okay, Havanna. Gucken wir uns mal Havanna. Okay. Havanna. Warum ich überhaupt noch Fragen? Willst du es wissen? Ja, bitte. Also. Havanna. Du hast ausgeholt. Du bist quasi an Deck. Pass auf. Ein mittelgroßes Fischerdorf. Mit dem Namen Oke. Also, Havanna hat einen Händler, hat eine, ein, wie heißt das? Eine Taverne und keinen Markt. Interessant. Ist die Taverne offen? Ja, die ist offen. Erstmal sage ich noch hier, repariert das Schiff. Gut. Schiff reparieren. Wir gehen jetzt mal immer davon aus, dass du das sagst, ja. Oder? Weil es wird langsam abwiegen. Okay, dann auf zur Taverne mal gucken, ob die offen ist. Die ist offen. Okay, gehe ich mal rein, gucke ich mich mal um, genau. Wie es da so abgeht. Ja. Ja. Kommt dir jemand entgegen, hat so so hellblaues Sakko an mit so... So Fransen, ne? Mit so vorne mit so einem Fransenhemd und ihr kommt aus dem Fransen raus, so ein bisschen edler, siehst seine natürlichen Haare, ja, so ein bisschen brünett und natürlich so komische Zeichen drauf, ja. So. Also es geht bis hierher, aber du siehst hier oben so am Ansatz, dass da so ein bisschen was hier lang geht. Jetzt kommt nämlich, ich habe nämlich auch einen reingeplant. Guten Tag, Monsieur. Ich war jetzt wieder Borat so ein bisschen, warte mal. Guten Tag, Monsieur. Mein Name ist... Die Verwandlung. Richard Sonnet. Bonjour, mein Name ist Jacques Roussel. Oh, une française. Ach, mein Herz springt irr. Einen Franzosen hier zu treffen. In Havanna. Wunderbar. Einen Lanzmann. Wunderbar. Lanzmann. Ein Lanzmann. Hier, ihr in der Ferne. Begegnen. Richard. Jacques. Was treibt euch hier? Ja. Ich bin ein Mann der Poesie und Lyrik und ich interessiere mich für Ethik und Lebensweisheiten. Ich arbeite gerade an einem Stück mit dem Namen The Man. Und ich habe viele Freunde hier in Havanna und ich bin ein Lebemann. Ein Lebemann. Richard. Jacques. Was hältst du davon, deine Buch The Man fertig zu schreiben auf meiner Brick? Sie heißt She's a Minster. Ich habe bereits gesagt, dass ich bin ein Lebemann und ich bin kein Seemann. Das ist wie so ein Interview. Eine Lebemann? Eine Lebemann. Ich bin kein Seemann. Ich bleibe hier und trinke schönen Havanna Rüm. Das ist sehr schade, Richard. Ich wünsche dir trotzdem viel Glück auf deiner weiteren Reise hier in Havanna. Vielen Dank. Jacques, es war mir eine Ehre. Eine Ehre. Eine Ehre. Mir auch. Jacques, vielleicht. Wo kommst du eigentlich her? Ich komme aus Büx. Oh, der Nachbarort von Lux. Da komme ich her. Da komme ich her. Das ist ja nicht so was. Es ist, als hätten wir uns schon ewig begegnen können. Was, das ist total. Und dann treffen wir uns hier. In Havanna. Ihr. Was für ein... Süffel. Apropos, ich habe Lust auf eine Bier. Eine Flasche Bier? Komm, mein Mon ami, ich gebe dir einen aus. Okay. Und da gibt dir einen aus. Wir trinken. Wie die Mannen. Wie die Mannen. Ein Deck oder unter Deck. Unter Deck. Du merkst, wer so ein bisschen zu dir näher kommen will. Richard. Jacques. Ich habe gemerkt, die Distanz zwischen uns beiden hat sich merkwürdigerweise verringert in letzter Zeit. Oder ist es das Bier, was mich das denken lässt? Ich glaube, es ist die Bier. Die Bier, okay. Ich trinke Bier. Du trinkst Bier. Wir alle sind ihr wegen dem Bier. Ich habe es gewusst. Ich bin ein Mensch. Ein Mann. Der Poisson. The man. Poisson. Richard. Oui. Ich würde mir so sehr wünschen, dass du mich begleiten würdest. Aber leider hast du deine Heimat momentan hier in Havanna gefunden. Ja. Besuch mich, wenn du möchtest, mon ami. Ich werde wiederkommen. Wenn meine Brig hier anlegt, sei bereit. Wofür? Für ein weiteres Bier. Okay. Okay. Richard, mein Bier ist schon leer. Jacques. Mach's gut, mon ami. Ich muss los. Hast du zufällig was vom Dodo gehört? Dodo? Dodo? Ich war mal in eine Dodo? Bücherladen, da war ein, wie soll man sagen, ein Kinderspielzeug, eine Art Puppe von einem Totoro. Eine Büb? Ein Büb von einem Totoro. Eine goldene Totoro? Ja. Das ist interessant. Leider ist es nicht das Wesen, was ich suche. Das Wesen. Wesen? Das Essen. Richard, ich danke dir für deine Erkenntnisse. Ich bitte dir. Ich bitte dich auf deine Lebensweise, denn ich bin sehr froh, dich kennengelernt zu haben aus Lux. Und ich werde spätestens, wenn ich wieder in Lux bin, etwas von dir erzählen und auch vielleicht mal Lux besuchen, auch vielleicht auch wieder Havana mal sehen. Bis dann. Ich gehe. Okay, er hat sich wirklich gefreut, dass er einen Fellow Frenchman getroffen hat. Und es freut sich schon auch auf deinen nächsten Besuch. Okay. Oh. Okay. Ich brauche eigentlich vom Händler eine Gitarre. Der Fahrer. Brauchst du Informationen zum Thema Schiffsupgrades? Ne, ich hab's ja noch stehen hier. 3 Holz und 10 Gold. Aber ja, stimmt, ein Händler ist auch da, gell? Mhm. Ich geh mal zum Händler. Hallo, einen schönen guten Tag. Hallo, Luigi, nehme ich an. Richtig. Richtig. Was haben Sie im Angebot? Ich frage. Ich habe im Angebot Rum, Holz und Eisen. Interessant. Ich habe auch etwas Holz und Eisen übrig. Ja. Würden Sie mir etwas abkaufen davon? Naturellement hätte ich was gesagt. Naturellement? Natürlich. Dann biete ich Ihnen gerne an. Ihnen 7 Holz zu verkaufen. Und 7? Oh, ja. 7 Holz. Und ich habe noch mehr, wo das herkommt. Ich biete Ihnen außerdem noch. Ja. Ja, gerade überlegt. Ja. Ich biete Ihnen noch 7 Eisen an. 14 Gold, das macht Mengenrabatt über 10. Ich biete Ihnen an 13 Gold. 1 Gold weniger? Ich habe auch mit einem Gold mehr gerechnet. Lassen. Mehr. Was halten Sie von einer kleinen Wette? Okay, ich bin ein Mann. Ich habe hier eine Münze, auch wenn ich eigentlich kein Gold in der Tasche habe, aber eine Münze habe ich. Sagen wir... Wenn du clever bist, nimmst du die Münze. Sagen wir... Also muss ich die nehmen. Sagen wir, ich nehme diese Münze hier. Jeder hat jetzt die Schummelmünze wieder genommen. Eine ganz normale Münze. Sehen Sie? Diese Münze. Wenn ich Kopf treffe, dann meine Kopf. Geben Sie mir 15 Gold. Wenn ich Zeit treffe, geben Sie mir 14 Gold. Wenn Sie Zeit treffen, gebe ich Ihnen 12 Gold. Stopp. Hörst ja? Du. Wenn Sie Zahlen treffen, gebe ich Ihnen 12 Gold. Anders, ja? Und wenn Sie Kopf treffen, gebe ich Ihnen 16 Gold. Okay. Dir. Und wenn Sie nichts treffen, ja, so auf der Seite stehen geblieben, dann gebe ich Ihnen nichts. Okay. Dir. Es ist Kopf. Welche Überraschung. Und der Blick noch dazu, also. Es ist Kopf. Das ist die geilste Taschenspielermütze der Welt. Der Kram. Ich könnte mir vorstellen, dass die Seite vielleicht ein bisschen schwerer ist. Durch die viele Schrift. Das kann sein, ja. Keine Ahnung. Warum die Münze? Der Kracher, ja. Okay, also 16 Gold. Dann muss ich mir 7 Eisen wegmachen. Mhm. Und 7 Holz habe ich auch noch gesagt. Da habe ich noch 3 Holz fürs Upgrade. Perfekt. Okay. Es war mir eine Freude, solche Geschäfte mit Ihnen zu machen. Vielen Dank, mein Freund. Auf Wiedersehen, au revoir. Ore. Okay, ich gehe zurück zum Schiff. Ja. Auf geht's. Weiter geht's nach, wo machen wir mal hin? Nach hier Cayman Island. Also hier runter. Mhm. Dann einmal Schiff-Encounter. Nee. Gatte. Was? Nee, doch erst würfeln. Also erst, ach so, willst du erst das machen? Nee, erst gucken. Mhm. Erst kommt immer der See-Encounter quasi. Warte mal, richtig. Erst kommt der See-Encounter quasi und dann... Ja, es kommt. Also kommt die Fregatte jetzt. Okay. Fregatte. Ach so, ja, der ist noch falsch gedreht. Okay, Fregatte. Ich bin hier repariert. Mhm. Ja, komm, ich probier's mal. Mhm. Eine Fregatte, warte mal. Eine Fregatte ist so langsam, dass du immer zwei, also ein Doppelwurf hast. Ja, stimmt. Also ich habe jetzt eine Sitzen gewürfelt, habe mich getroffen. Jetzt darf ich nochmal. Na? Okay. 7, das trifft. 10. Mhm. Okay. Ja. Getroffen, 10 abziehen. Hätte ich noch 5? Ja, ich kann ja noch probieren. 2 darfst du jetzt. Also du hast jetzt 2 Züge quasi. Mhm. Du könntest jetzt einmal angreifen und noch fliehen. Okay, ich probier's mal. 16, ich treffe nicht. Mhm. Ja, dann wirst du fliehen. Wohl mal fliehen müssen. Okay, dann fliehst du. Okay. Du hast jetzt noch 5 Lebenspunkte, gell? Ja. So. Gehackt. Achso, ja, genau. Nee, falscher Stapel. Ja. Stupid Jack's Adventures. Nummer 1. Jack schneidet eine Kanone los. Sie durchschlägt die Reling und rollt ins Wasser. Minus 3 Holz, minus 7 Metall oder minus 1 Angriffspunkt. So, Holz, Metall habe ich nicht mehr, also muss ich minus 1 Angriffspunkt nehmen. Genau. So. Du bist quasi auf 9 Angriffspunkt. Das ist dieser... Der Poissy. So, dieser... Der Dirkumier Poissy. Der Stolze, der hat so eine Macke. Der ist so durch. Okay. Gut, dann kann ich dort jetzt nicht anlegen. Mhm. Ich bin ja jetzt... Wie, doch, kannst du. Da wollte ich hin. Ja, genau. Achtung. Jetzt kommt ja noch... Ach ja, stimmt. Der Schoner kommt noch. Na gut, den Schoner, den kann ich schaffen. Ja, halte ich auch für realistisch. Trifft. 9 Angriff habe ich jetzt. Mhm. Ja. Trifft. 2 abziehen. Bin ich bei 3. Ich versuche immer. Ja, trifft. Gut, versenkt. Okay, Männer. Also, schnell repariert. Männer. Beute würfeln noch, ja? Ach so, ja. Ich muss noch Beute auswürfeln. Beute. Keine Schummelmünze, ey. 2-mal Holz, 1-mal Eisen. Gut. 2-mal Holz. Okay. Gut. Ja, gleich weiter nach Kingston. Da ziehe ich mir gleich 2 rum ab. Mhm. Also ich habe jetzt die reparieren lassen. Gell? Ja. Rum, weg. Okay. Gucken wir erstmal hier. Genau, erstmal den See-Encounter. Ja, Kopf. Kopf. Ja, aber das ist ja... Aber die Beute lohnt ein sich. Schoner. Schoner, den machen wir weg. Okay. Der wird nicht verschont. Nee, trifft nicht. 4 abziehen, kritischer Erfolg. Trifft. Mhm. Du hast Angriff 10. Ich habe nur 9. Ja, stimmt. Also, nochmal. 2 abziehen. Mhm. Wird ja jetzt nicht so schnell wieder regeneriert werden, ja, der Angriff. Das wird ja dauerhaft sein. Ja, da treffe ich nochmal mit 11. Na, bis versenkt. Okay. 3 Beutewürfel. Dann einmal rum, einmal Holz, einmal Gold. Rum, Holz, Gold. Rum, Holz und Gold aufsitzen. Mhm. Okay, gut, jetzt bin ich in Kingston. Achso, ich muss hier noch eine Karte nehmen, gell? Ja. Eine Ereigniskarte. In den Nahrungsvorräten gibt es eine Rattenplage. Okay, jetzt müssen wir umbauen. Oh Gott. Jetzt kommt ja... Leg's erstmal hier. Genau, leg's mal darüber. Okay. Wir haben jetzt den Taktikplan vom Schiff vor uns. So. Okay. Du entdeckst zwei Rattenschwärmer auf dem Schiff. Mhm. Gut. Wie ist jetzt das Vorgehen? Also wie kann ich mich bewegen? Oder? Also du kannst dich bewegen. Ja. Die Ratten können sich zwei Felder bewegen und du eins. Okay. Genau. Immer abwechselnd dann. Genau. Gehe ich eins hier rüber. Ist jetzt ein bisschen wie Schach hier. Genau. Jetzt geht's ab. Ah, ich hab mir was geklemmt. Die Lache. Jetzt gleich ab. Jetzt bin ich einen Schritt zurückgegangen. Als gerade taktisch zurückgegangen. Ja, Robert. Das ist gerade so ein Hin und Her. Wir versuchen uns gerade so zu begegnen. Ach, Mann. Ich bin wieder einen Schritt zurückgegangen. Das ist gerade richtig dumm. Wer kommt jetzt hier? Okay. Ich gehe in den Kampf. Können wir mal kurz gucken. Das ist ja ein Säbel, gell? Hm? Ja. Tschüss, viel Spaß. Säbel. Ein Säbel und ein Säbel. Doch schön groß und nicht in der Treppe. Ah, okay. Gut. Okay. Jetzt wird gefightet. Fight. So. Ich brauche noch Würfel und du brauchst auch noch Würfel bestimmt. Okay. Was willst du denn für eine Farbe? Gib mir grün. Ich will grün. Gib mir grün. Die leider nicht. Ich gebe dir noch ein Game. Okay. So, folgen wir mal das aus. Das ist ja auch ein Säbel, also kannst du 2W6 würfeln. Mhm. So. W20 bestimmt noch, ne? Genau, jetzt würfeln wir Initiative noch aus. 10. Mhm. Ich muss mal kurz hier das, mir das notieren. Mhm. Rattenschwarm 1. Mach das. Rattenschwarm 2 hat 14. Oh, Entschuldigung. Peter darf anfangen. Mhm. Ja. Ich darf jetzt einmal auf Handeln, ja? Wie gehabt, oder was? Ja, Handeln ist ja dein Kampf quasi. Okay. 2. Mhm. Und 12 Schaden. Das ist dann mit dem Säbel. Okay. Die Rats sind dran. Das Rat Pack. Macht 10 Schaden. Oh. Die erste. Mhm. Also die andere muss noch einen ranrücken. So. Bin ich bei 90 Lebenspunkten? Genau. Heute ist ein recht stilles Abenteuer. Heute habe ich keine Musik mitgemacht. 10 Schaden? Welche greifst du an? Welche waren das jetzt eher? Das ist er. Du hast erst den angegriffen, weil an den bist du ja noch reingekommen. Achso, ja. Und deswegen dann bin ich ein bisschen. Noch mal an, auf jeden okay, Fall. Der ist down. Geil. Einmal Ratten vernichtet. Ein Rattenschwarm vernichtet. Du wirst aber leider von dem anderen Rattenschwarm parallel angegriffen. Mhm. 5. Gut, nicht bei 85 Lebenspunkten. Ja. Trifft. Mhm. Und 8 Schaden. Jawohl. Du hast wieder angegriffen. Nein. 16 Schaden. 16? Ja. 40, 75, 69. Jetzt bin ich bei 69 Lebenspunkten. Mhm. Jetzt das Ding auch. Scheiße. Nix. 18. Und ich getroffen. 3 Schaden. Okay. Ich bei 66. Mhm. 7. Trifft. Und 6 Schaden. Mhm. Ist nicht tot. Scheiße. Diese verdammten Ratten. Diese verdammten Ratten. Der Rattenschwarm. Der auch Merde. Der Merde. Der Ratte. 10. 10? Ja. Dann mache ich alles weg. 56. Oh. Du Scheiße. Achso, was mache ich denn hier? Abenteuer Game Over durch Ratten. Ja. Die Rattenplage. Scheiße, 20. Das Schlechteste, was geht mit. Was sind das für brutale Ratten, ey? Ne, das ist halt ein Schwarm, Peter. Die vermisst mich doch. Okay, jetzt aber. Jetzt rasiere ich die weg. Jawohl. Jawohl. Ja, 7. Sind tot. Okay. Die haben jetzt original 64 Schaden gemacht. Ja, ja, die verdammten Ratten. Okay. Krass. So, das sind die Ratten hier, wenn du dir die nochmal aus der Nähe angucken möchtest. Mhm. Das sind so die Rattenschwärme halt. Das sind auch richtig, die haben auch richtig Augen und so sieht man halt, jetzt weißt du schon, so, ja, ich leider nicht mehr so. Ich hab eben auch so komisch geguckt, aber ja. Puassi. Puassi. Puassi des Kampfes. Das ist schon geil, ja. Kleine Ratten. Rattenschwärme. Ja, und da habe ich mir gedacht, so die solche neutralen, die kann man ja dann auch quasi wie in so eine gemeinsame Kiste, die tue ich dann ja einfach mit dir rein zu würfeln und dann kannst du, wenn du stimmt möchtest, so, die auch fürs nächste Pen & Paper noch verwenden. So Ratten gehen immer, ne? Red. Ihr merkt schon, der Kosmos steigt, wächst. Wächst. Du kriegst übrigens auch Fleisch von denen. Mhm. Du kriegst ein Fleisch von den Ratten. Quasi ein schönes Gulaschfleisch. Mhm. Ja. Kannst du dir gleich mit aufschreiben. Okay. So. Prost. Danke. Okay. Schnell runtergeschlungen. Den Kuchen. Du bist... Außerdem hast du ja deinen ersten Kampf überlebt und da gibt es quasi wie ein Achievement. Mhm. Kriegst du quasi zu deinen 2 W6ern. Das ploppt quasi jetzt akustisch auf. Kriegst du quasi zu deinen W6ern noch einen Schadenswürfel dazu. Geil, ich habe jetzt noch einen W4er dazu bekommen. Genau, der ist aber nicht multiplizierend, der ist einfach nur addierend. Mhm. Okay. Aber immerhin. 1-4 Schaden mehr. Immerhin. Okay, gut, jetzt bin ich... Genau, jetzt müssen wir wieder tauschen. Das ist eine kurze Umbaupause, meine Damen und Herren. Wo bist du jetzt eigentlich? Das ist gemerkt. Umbaupause. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich wollte nach Kingston, oder? Ich glaube, ich wollte nicht wieder ein Upgrade machen. Du kommst gerade aus hier, Havanna und... Ich war doch hier. Das habe ich doch dann umsegelt oder irgendwie. Naja, als letztes warst du in Havanna. Ich weiß nicht mehr, wo du hin wolltest. Bin ich hier wahrscheinlich erstmal. Okay. Da kommt doch jetzt noch ein Encounter. Ja, ein Schiffs-Encounter kommt jetzt. Einen hatte ich geflippt, gell? Genau. Eine Brick. Ich habe noch 9 Lebenspunkte. Na komm, wir probieren es. Okay, gut. Ich muss es versuchen. Treffe nicht. Trifft nicht. Trifft? 9 Schaden? Mhm. Trifft nicht. Oh. Trifft? Versenkt. Okay, wenn du da irgendwas mal sehen, wie sich Problem hast, habe ich ja noch die, ja, die Lampe. Die Lamp. Die Lamp. 3-mal Holz. Geil. 3-mal Holz. 4-mal Holz und 2-mal Eisen habe ich gebeutet. Okay. Läuft, meine Damen und Herren. Peter ist im Kampflevel aufgestiegen. Oh yeah. Oh yeah. 10 Holz. Okay, jetzt will ich gleich weiter nach Kingston. Ja. Jetzt muss ich mir wieder 2 rum abziehen. Mhm. Schön, dass du das so gut im Auge behältst. Ja, ich habe gerade nochmal geguckt, ob ich noch bei den Ressourcen irgendwas angucken muss. Genau. Okay, einmal flippen. Das braucht. Das Ach, Kopf, Encounter. Ich gehe mal davon aus, du hast dich repariert. Eine Brick. Ach so, ja, ja. Noch eine Brick. Brick, ja. Mhm. Okay, auf geht's. Halt ich treffe mit 7. Also, mhm. Mit einer 7 treffe ich. Da sind wir noch 9, gell? Ja. Gut. Yeah, 14. 14? Das war ein Crit. Gut, dass ich repariert war. Quatsch. 1. Hast mal generös eine 11 aufgemacht. Ich habe ja einmal getroffen. Mhm. Dein Zwischenstopp in hier hat dir übrigens 15 Lebenspunkte gegeben. Also für deine Lebensenergie. Ach so, Zwischenstopp hier. Dein Zwischenstopp hat dir 15 Lebensenergie gegeben. Bin ich bei 41, 51. Mhm. Ja gut, ich riskiere es. Ich muss das Ding... Oder? Nee, Quatsch, nee, ich riskiere es nicht. Nee. Okay, du flüchtest. Ich flüchte vor der Brick. Okay, dann mit einer Ereigniskarte. Genau. Stupid Jack's Adventures Nummer 5. Jack behauptet, dass Zeit relativ ist. Geil. So wie so ein Comic. Das fand ich so geil, weil das so episodisch ist. Geil. Okay, du gut. Bist angekommen. Und du regenerierst 15 Lebenspunkte. Das ist gut, da bin ich jetzt bei 66. Mhm. Okay, Schiff wird repariert. Mhm. Und dann jetzt auf zur Werft, ja. Ja. Ein neues Upgrade. Okay. Hallo Mandu. Nee, Mandu. Mandu. Hallo Mandu. Hallo. Ich brauche ein grüß dich. Neues Upgrade. Ja, du wolltest sehr gerne. Gern den Rumpf verbessern für 3 Holz und 10 Gold. Richtig. Habe ich passend mitgebracht. Sehr gut. Wird so. Eingebaut. 3. Amboss, baus ein. Jawohl. 3 Holz, da bin ich bei 7. Und 10 Gold habe ich noch. 7 Gold. Du addierst bitte zu deinen Verteidigungspunkten, die ja deine Lebenspunkte sind, 10 dazu. Bin ich bei 25 jetzt. Ja. Okay. Monsieur. Oh Mann, die kann ich so Monsieur. Ja, bitte. Ich habe übrigens... Ja, bitte. Ich habe übrigens einen ehemaligen oder einen Kollegen von Ihnen getroffen. Welcher Kollege? Doch nicht dieser Juan. Ja, Juan de la Finstacos. Hat doch immer noch seine hässliche Mantel. Ja, er hat Mandeln. Finstacos. ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass er nur noch 2 VIP-Erweiterungen braucht. Dann hat er sein Schiff aufgewertet. Okay, ich muss es wissen. Der kriechende Holländer. Nee, der kriechende Nordländer heißt das Schiff übrigens. Der kriechende Nordländer. Okay, ich muss es wissen. Was kostet diese VIP-Upgrade? Von was jetzt? Segel? Kanone? Alles. Alles, bitte. Alles zusammengerechnet. Geben Sie mir die komplette Liste. Okay. Ja, also sag's mal meinen Sinn. Bei Segel. Ja? Segel, 50 Gold. Mhm. Kanonen. 15 Gold. 10 Eisen. Aha. Aha. Rumpf. 15 Gold. 5 Holz. Und 3 Eisen. Oh, okay. Okay. Oui, oui. So ein 3 Eisen. Ja. Okay, dann muss ich noch etwas grinden. Grinden. Ach, ich habe hier noch eine Fleisch in die Tasche. Richard Sönet. Wenn ich das Fleisch esse, was bringt denn das an Lebenspunkten wieder? Nix. Ach, gar nichts, okay. Nein. Okidoki. Gut, dann... Das Upgrade habe ich gemacht. Mhm. Ja. Okay, wir sehen uns wieder, Mandu. Mandu. Fondi. Und Amboss, ich werde dich zurücklassen. Immer so androhen und am Ende nehme ich ihn mit, gell? Okay. Super geil. Gut, dann muss ich mal zum... Ich werde dich zurücklassen. Scheiße, gibt es keinen Händler. Nee. Aber das ist kein Problem, ich brauche jetzt noch keinen Rum. Nee. Aber ich muss trotzdem Rum besorgen. Okay, ich segel nach Caiman. Elon zurück. Ich brauche Encounter. Okay. Repariert ist die Bude. Ja. Und da gab es da keinen Händler, deswegen nee. Muss ich weiter. Okay, Kemon. Einmal zahlen. Mhm. Das ist eine Ereigniskarte. Stupid Jack's Adventures Nummer 3. Jack hat ein Modellschiff gebaut. Leider hat er dafür ein Holz aus dem Lager genommen. Minus 1 Holz. Okay, dann kommt noch eine Karte, so, durch die Reise, gell? Nee. Das jetzt nicht. Das war jetzt quasi die Reise. Wir haben ja die Münze, haben wir ja gesagt, ist nur noch für die Encounter, für die Random Encounter, ob du einen kriegst oder nicht. Okay, ich dachte jetzt trotzdem noch eine Karte. Nee. Gut, okay. Ein Holz weniger. Du kriegst trotzdem einen Encounter, weil genau. Feindliches Territorium. Mach mal auf, dass man sieht, was hier eine kommt. Eine Fregatte. Okay. Das ist ja langsam auch Lebenspunkte so, ja, dass du es mit dir aufnehmen könntest. Wir probieren es. Okay. Denk dran, dass zwei Züge bei einer Fregatte. Ach ja, stimmt. Okay, fange ich mal an. 15 trifft und 19 trifft nicht. Also einmal 9. Ja. Trifft nicht. Gut. 12 trifft, 18 trifft nicht. Mhm. 20 Schaden. Habe ich noch 5. Erstmal einen Angriff probieren. Trifft nicht. Ja, muss ich halt abhauen. Wirklich? Okay. Ja, ich kann es noch probieren, aber wenn ich es daneben haue, bin ich halt Moose, gell? Kann ich da auch einen Geistesblitzpunkt verwenden? An der Stelle, zur Not. Ich erlaube dir einen Geistesblitzwurf fürs Schild. Dann probiere ich es mal. Jetzt ist er daneben. Na komm, ich probiere den Geistesblitzpunkt hier auf Handeln zu nehmen. Okay. Ja, was soll ich machen? Ey? Gut trifft. Gut, du versenkt. Hat er sich durchgemogelt mit Geistesblitzpunkten. Warte, ich habe mein Schiff versenken. Beutewürfel. Ja. 9 Stück gibt es jetzt, Leute. So, das erste Mal, dass ich jetzt eine Fregatte geschafft habe. Ja? Genau. Zu versenken. Das ist ein Holz. Zweimal Holz, ein Gold. Mhm. 3, 4 Holz. Ein Rum. Ich schreibe es jetzt schon mal auf. Ja. Das vergesse ich wieder. Sind ich bei 10 Holz, 8 Gold, ein Rum, bei 2 Rum. Das ist gut. Und nochmal 3. Das ist Eisen. Holz, Eisen und Gold noch einmal. Mhm. Bin ich bei 4 Eisen, 11 Holz und ein Gold noch. Ja. Sieht doch ganz gut aus, ey. 9. Ja, genau, das hat sich jetzt gelohnt, ja. Ich gehe mal davon aus, in Cayman Islands wirst du dein Schiff reparieren lassen. Ich muss reparieren, ja. Und du kannst dir 15 Lebenspunkte aufschreiben. Ah ja, da bin ich bei 81. Langsam wird er der Alte. Der Jacques Roussel. Okay, ich bin hier angekommen. Ja. Was brauche ich hier? Ja, ich muss jetzt ein bisschen grinden. Das, na klar, bringt halt nichts. Ja, freilich. Das gleich, ist halt grinding the game. Gleich weiter nach Havanna. Da gab es einen Händler. Ja, genau. Ich muss mich da wieder rum aufstocken. Ja. Dann nach Havanna weiter. Hier gab es auch einen Händler. Ja. Bitte... Ja, ich mach trotzdem erstmal weiter. Genau, Encounter erstmal würfeln. Rum mache ich jetzt weg. Das waren jetzt wieder die 2 Farben. Ja. Einmal Kopf. Mhm. Ein Encounter. Schoner. Ja, gewonnen. Ich treffe mit 9. Okay, 3 Beutewürfel. Ein Holz, ein Gold, ein Eisen. Bin ich bei 10 Gold. Ein Holz, bin ich bei 12. Ein Eisen, 5. Ich mache mal jetzt hier eine Strichliste. Okay. Stehe ich das umschreiben, wisst ihr? Ja. Ja, dann musst du ja die Striche auch wieder wegnehmen. Dann, ja, aber trotzdem. Rubinum. So kann ich also das dazusetzen, spare ich mir sozusagen. Ja. 11. Ja. Ach, Quatsch. Na, egal. Da macht er eine 11 hin. Das war jetzt richtig dumm. Jetzt ein Encounter von dort, gell? Erst noch eine grüne eigentlich. Ach, eine grüne, ja, stimmt. Rücke vor bis zu Schlossallee. Okay, habe ich da zugeschrieben? Wo ist die? Ich habe zugeschrieben, ja. Ich voll drin. Wo ist die Schlossallee? Kleiner Gag, verstehst du? Ja, jetzt verstanden. Ja, verstehst du? Ein Monopoly-Gag, hä? Monopoly-Gag. So, da kommt jetzt noch ein Encounter, noch ein Schoner. Okay, machen weg. 10? Ja, gewonnen. Okay. Jo, gewonnen. Ja, geil. Robert macht gerade mit seiner Lampe und den Würfeln. Schön buntes Licht. Zweimal Holz, einmal Eisen. Okay, das geht jetzt viel schneller. Okay, ich bin Havanna, ich muss zum Händler. Jawohl. Ich brauche Ruhm. Ich brauche dringend Ruhm. Luigi. So, 2 Gold wieder haben, oder was? Okay. Luigi, du kriegst. Ich möchte 2 Gold für einen Ruhm. Okay, Luigi. Gib mir 2 Ruhm. Macht 4 Gold. Das ist schon komplette Eskalation da, Mann. Vielleicht noch 7. Okay. Ja gut, dann erstmal ein bisschen grinden. Machen wir hier wieder runter nach... Nee, Quatsch. Wir fahren hier nach Cayo Island. Mhm. So, bitte einmal den See-Encounter. Kopf. Mhm. Den haben wir jetzt hier weggemacht. So, richtig. Nochmal mischen. Einmal mischen bitte, ja. Den Encounter-Stapel. Das sind übrigens Blanco-Memory-Karten. Also die kannst du dir für du dir richtig bestellen, ja. Ich dachte schon, hast du komplett ja alles. Nee, ich habe dann auch noch ein paar übrig. Also die würde ich dann auch einfach mitgeben. Hm? Weil wisst ihr, wie so quasi, ich möchte sowas wie so ein, wo dann alle so ein Fundus. Was, na genau, so ein Fundus, den man dann einfach nutzt. Okay, Schoner. 1 Schoner. 8 getroffen. Mhm. Eisen, Gold und Holz. Eisen, Gold und Holz. Okay. Jetzt kommt dann eine Ereigniskarte. Die Ereigniskarte. Nebel zieht auf. Oktopoden werden an Deck gespült. Okay, wir müssen umbauen. Das ist übrigens bei dem letzten... Ah, habe ich dir gesagt, mit dem Aufenthalt, ne? Achso, plus 15. Hm, genau. Bin ich jetzt bei 96 genau. Lebenspunkten wieder. Okay, jetzt kommt wieder die Taktik Karte ins Spiel. Setz dich bitte auf. Ja, da, ja. Mhm. Ich stelle mich wieder ans Ruder. Und Robert holt jetzt die Oktopoden. Geil. Man sieht es leider nicht mehr so schön im Dunkeln. Darf ich das übernehmen? Ja. So, dass du dir die mal auch mal angucken kannst. Dass sie auch so aufrecht stehen. Okay, es geht los. Okay, Peter. Kann ich eigentlich hier die Willis mit dazu nehmen? Noch nicht. Noch nicht, verdammt. Mm-mm. Okay, gut, also ich habe schon einen Schritt gemacht nach rechts. Ach so, okay. Oktopoden können nur diagonal gehen. Ah, okay. Ist auch wie 2 Felder im Endeffekt. Ja. Das ist irgendwie wie Schach. Also wir drücken hier Zug um Zug die Oktopoden näher. Okay, ich habe einen erwischt. Es geht in den Infight. Ich treffe. Mhm. 3 Würfe, genau. Und zwar mit 8 und 2, 10 Schaden. 10 Schaden. Ich habe jetzt 3 Würfe durch den W4 noch, den ich von Robert vorhin als Achievement bekomme. Quasi ein Level-Up war das quasi. Das ist der Rattenwürfel sozusagen. Genau. Rat. Red. Red Würfel. Red Würfel. Deswegen ist er rot, wegen Red. Das ist genau. So, der greift dich jetzt an. Okay. Mhm. 6. Bin ich bei 90. Mhm. Okay, treffe. 6 und 4, wieder 10 Schaden. 10, schön. Das war nice. Ja, es sind 234. Wie Peter beim letzten Abenteuer. Achso, ja. Ja, es sind 234. Es passiert aber manchmal, dass du dann so laut denkst plötzlich. Ja. Hast du jetzt vorhin auch mit der Initiative. Oh. So, jetzt ist wieder Angriff von dem einen. 7. Bin ich bei 83 jetzt. Du bist dran. Jetzt muss man den langsam zum Mus machen. Das war nix. Das war nix. Dann noch Orientierungsschwierigkeiten. Ja, ich merke auch schon. 6. 6 schon? Ja. 77. Ich treffe. Mhm. Mit 11 und 3, 14. Gut, ist er der ist down. Okay, einen habe ich niedergerungen. Mhm. Okay. Gehe ich hier ran. 18, treffe nicht. Was für ein Assi-Move, jetzt, oder? Jetzt macht Robert einen Troll-Move, er bewegt quasi einfach den Oktopoden weg. So kommt man auch auf Zeit, ne? Spielzeit. Hallo? Angriff. 6. Ich bei 71. Weil der ja 8 Arme hat, kriegt er einen 8 Schadenbonus. 8 Mal Schadenbonus. 11, 12 Schaden. Oh, fett. 12. Fette Schadenspunkte. Schaden. 7. Bin ich bei 64. Vielleicht hört ihr das wilde Radieren des Stolzes. 12, treffe ich. Und ich mache 8 und 4, 12 Schaden. Ja. Okay. Jetzt kommt der Gegenangriff. 5. Ich bei 59. Das wird immer schmerzer. Ich kann es auch mit dem dann gegenradieren. 11 trifft. Ja, sehe ich schon, dass das ist besiegt. 10 Schaden. Geil, jetzt habe ich noch einen W4er bekommen. Genau, nochmal aufgelevelt, Fettstift. Blue. Octo Blue. Geil. So, wir müssen wieder umrollen. Ja, stimmt. Ist halt super nervig, aber du kannst halt nie ändern. Ja, uns fehlt auch Platz, Leute. Wir brauchen einfach ein größeres Headquarter. Aber wir versprechen nichts. Dazu vielleicht später mehr. Wo war ich denn jetzt hin? Keine Ahnung, ich glaube hier. Kajowettchen. Genau. Jetzt kriegt er nochmal einen Encounter. Genau, du kriegst noch einen. Ja. Mal leg einfach um. Eine Fregatte. Wow, jetzt knallt es wieder im Gebälk. Hatte ich jetzt wieder volle Lebenspunkte eigentlich? Ja. Ja. Wir haben uns doch darauf geeinigt, dass. Ja, ich hätte gerade überlegt, ob ich irgendwie vergessen hätte. Ob ich zwischendurch so demoliert wurde, aber es war ja nur ein Schoner. Okay, gut. Auf geht's. Ich treffe. Mhm. Ja. Oh, schon wieder kritischer. 20. Habe ich noch 5. Ja, ich habe 2 Attacken. Ich treffe. Mhm. Ja, weiter. Ich treffe. Ja. Weiter. Jetzt ist er erstmal drin. Ja. Und? Nicht getroffen. Viel gehabt. Ich treffe. Gut, versenkt. Hey. Jetzt gibt's ordentlich beide Leute. Er hat eine richtig. 9. Der hat quasi eine richtig beschissene Wendigkeit, wenn du es so nimmst auch. Gell? Also Wendigkeit ist ja der Wert, auf den du würfelst. Und nochmal Holz, Eisen, Gold. Und nochmal 3 Gold und 2 Eisen. Genau. Also man muss mal sagen, die Schatzkammer füllt sich. Also ich habe jetzt aktuell 12 Gold. Mhm. 18 Holz. Krass. Und 11 Eisen. Und 2 rum, die gleich wieder. Ne, ich hab's hier gekauft. Genau. Also noch eine Reise kann ich machen. Ja. 1 geht noch. Ja gut, dann reisen wir halt wieder. Reisen wir halt aus. Nach Havanna. Ja, wieder. Komplett am Grinding Pete. Grinding Glied. Ich lass jetzt mal auf mir liegen. Ja, aber du musst doch erst Quatsch, würfeln, ob du. Also erst schnipsen, ob du. Ich habe einmal Kopf, also ja. War schon richtig. Okay. Eine Break. Eine Break. Wir schlagen heute die Brücke. Entschuldigung, du bist erst dran. Treffer? Mhm. Trifft nicht. Oh, gut. Ich treffe auch nicht. Trifft nicht. Ich treffe. Versenkt. Okay. Du kannst jetzt dann übrigens auch... ja. Okay. Was? Das spielen wir nachher aus. Alles gut. Einmal Rum. Rum. Ich nehme mich einen weg. Rum ist eins. Ja. Einen Verbrauch habe ich ja verbraucht. Dann einmal Eisen, einmal Holz. Und nochmal drei. Beutewürfel. Eisen, Eisen, Holz. Zweimal Eisen, einmal Holz. Okay. Ereignis. Genau. Ereigniskarte. Ein Crewmitglied glaubt, den Klabauter gesehen zu haben. Minus 2 Rum oder minus 20 Moral. Dann muss ich die 20 Moral nehmen, Alter. Das ist bitter. Wie weit bist du denn jetzt? Bei 65. Ach du Scheiße, ja. Kann ich die Moral irgendwie wieder heben? Gibt es da eine Möglichkeit? Ja, eigentlich? Die kommt noch. Die kommt noch. Die kommt. Na, du könntest halt extra Rationen Rum auch machen, einfach. Hm. Du könntest... Lass dir was einfallen, ja. Also ja, du kannst auch vielleicht was im nächsten Hafen irgendwie machen. Jetzt gibt's erstmal noch einen Encounter. Wir gucken. Genau. Ich drehe mal um. Auf dem Gebiet der Krone gibt es einen Encounter. Nein, den hauen wir. Nur das Nicken. Ja, ist tot. Kaputt. Holz, Eisen und Rum einmal, das ist gut. Holz und einmal Eis. Ja. Okay, jetzt sind wir in Havanna. Mhm. Mon ami! Ich bin es, Richard. Oh, Richard, schön, dass du da bist. Richard, ich habe eine wichtige Anliegen heute. Anliegen. Ich muss meiner Crew heute eine wunderbare Fest bereiten. Richard, hast du die Möglichkeit, uns Fleisch zu organisieren? Natürlich. Ein Fleisch kann ich auch beisteuern. Gib mir 3 Gold, das müsste reichen für einen schönen Abend mit deinen Jungs. 3 Gold, das geht in Ordnung. Ja. Haben wir einen schönen Ort, wo wir vielleicht schön etwas Lagerfeuer machen können. Ich habe nämlich genug Gold. Oui. Oui. Da hinten. Das klingt sehr gut. Wie viel Holz werden wir brauchen für eine schöne, gemütliche Lagerfeuer? Das ist schon der Hoffenholz. Eins reicht. Ja. Achso, eins reicht, ja? Eins reicht, ja. Okay. Klar. Gut. Okay. Gut. Ich stelle auf dich. Ich versammle meine Truppe. Wir werden es am besten. Okay. Ja, nee, ist egal. Er hat sich um den Platz gekümmert. Ihr feiert also. Genau. Jetzt? Okay. Dann. Was hast du denn jetzt gemacht? Achso, ich habe jetzt das Fleisch weggenommen. Nee, das von dem Fleisch war keine Rede. Das bleibt okay. Eins Fleisch. Du hast übrigens von den Oktopoden auch 2 Fleisch gekriegt. Also 2. Da bin ich ja bei 3. Na, also Fleisch gilt bei uns für Fisch und Fleisch halt. Ich kriege ja auch wieder plus 15. Feste Nahrung. Genau, du kriegst noch plus 15. Bin ich bei 74 Lebenspunkten. Mhm. Ich glaube, ich muss das dann hier drüben machen. Ja. Sorry. Alles gut. Okay. Ja, also machen wir ein schönes Fest jetzt. Genau. Fressi, fressi. Und genau. Natürlich, ich habe jetzt noch 2 Flaschen Rum hier in der Hinterhand. Die können wir noch mit wegkippen. Das sind ja Fässer eigentlich. Ja, eigentlich sind es Fässer. Also zumindest Flaschen, ja. Ein Fass dürfte ja fast reichen. Ne? Eine Einheit. Eine Einheit Rum. Okay, eine Einheit Rum willst du noch machen? Auf jeden Fall. Gut, dann kriegst du 15%. Schöne Party, weißt du? Ja. Dann bin ich bei 15, bin ich bei 80. Wieder 80 Moral für die Crew. Geil. Die Crew. Le Crew. Okay. Und dann würde ich nochmal zum Händler einschauen wollen. Mhm. Und ich muss jetzt wieder noch meine Rumvorräte aufstocken. Ja. Hallo. Luigi. Ich habe eine wunderbare Angebote für dich. Ein Boot? Ich habe wieder ein paar Vorräte übrig. Wie wäre es? Ich würde dir. Ich muss gerade noch mal gucken, was ich hier brauche. Also mal gucken, 13 Eisen brauche ich und 5 Holz. Ja, genau. Luigi, ich kann dir 15 Holz anbieten. Ich brauche Ruhm. Okay, wir tauschen 15 Holz gegen wie viel Ruhm? Oder willst du Geld, oder? Ich brauche jede Menge Ruhm. Ach so, ja, stimmt. Ich kann ja eigentlich auch ein bisschen Gold, aber weil eigentlich die Ruhmvorräte muss ich auch mal parallel aufstocken. Also im Prinzip kann ich nur erstmal einen Ruhmpuffer zulegen. Also ich, ich gebe dir 15 Holz und ich brauche 7 Ruhm. Das heißt, du bekommst ein Holz geschenkt. Also eine gute Angebote. Mach 16 Holz. 16? 16 Holz, 6 Ruhm. Okay, Deal. Okay. Was, 6 Ruhm? Ja. Cool. Zu spät. Ja, was an der Lüge. Lalala. Hab ich wieder meinen Wetteinsatz fast wieder drin. So, das ist nämlich der, mit dem du gewettet hast, Freund. 3, 4, 5, 6. Genau, bei 7. Okay, gut, dann... Okay, Luigi, ich zeig's dir ein. Okay, dann geht's mal wieder hier rüber nach Cayman Island. Ja. Mal wieder runter. Einmal einen Counter. Kopf natürlich. Das ist auch so ein Fake-Ding, ey. Schon noch. Oh, ich treffe nicht. Drift. Ja. 2. Man hätte nicht mehr viel ausrichten gegen dich. Ich treffe wieder nicht. 2. 21. Ich treffe. Tot. Okay. Ein Eisen, ne, 2 Eisen und einmal rum, das ist gut. Okay. So, da haben wir den. Mhm. Dann eine Ereigniskarte. Ja. Ein Handelsschiff kreuzt euren Weg. Ihr könnt handeln oder kämpfen. Ja. Du kannst das Handelsschiff angreifen, was so auf einem Niveau einer Fregatte ist. Oder du kannst halt mit dem Schiff handeln. Ja, und dann bringt mir fast gar nichts. Ich kann es echt angreifen eigentlich. Du bist halt auch fucking Pirat. Ja, ich greif's an, komm. Okay. Nehmen wir eine Fregatte. Kritischer Erfolg. 20. Schaden sind das. Nee, nicht 20. 18. 18, genau. Bin ja an sich nochmal dran, oder? Ist doch langsam. Ja, genau. Treffe ich nochmal mit 9? 27. Nicht getroffen. Okay, ist gut. Oh, kritischer Misserfolg. Passiert nichts. Okay. Nochmal kritischer Misserfolg. Das war dein kritischer Misserfolg. Nee, nix. Okay. Ich treffe. Versenkt. 9. Okay, geil. Jetzt fette 9 Beutewürfe. Jetzt gibt's fette Plus, Leute. Ja, ich mach erstmal die 9 Beutewürfe. Also 2 Eisen. Mhm. Ein Gold. Dann 2 Gold. Einmal rum. Mhm. Und was kriegen wir noch? Holz, also rum. Holz und Eisen. Und du kriegst noch 5 Gold dazu. Geil. Weil es ein Handelsschiff ist. Wir hatten ordentlich Gold dabei. Das ist sehr, sehr gut. Okay, was war das? Und jetzt muss ich ja noch einen Encounter für einen Ort entgegennehmen. Genau. Eine Brick. Eine Brick. 6 Beutewürfel. Mhm. Ja, guck mal angehen. Das ist komplett gerade Eskalation, gell? Treffer? Ja. Ich treffe nicht. Du kriegst 10 Schaden. Ich noch bei 11. Guck mal, tragen. Ich treffe. Versenkt. Okay. Ich mache nur 6. Du warst gerade richtig am Looten und Leveln, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Looten und Leveln. Ein Gold, also 2 Holz, ein Gold habe ich bekommen. Mhm. Und Holz, Gold und Eisen nochmal. Es fluppt doch, ey. Okay. Gut, dann reparaten wir mal wieder. Schreibt der 15 Lebenspunkte auf. Ach ja, genau, das darf ich nicht vergessen. Reparaten. Reparaten. Reparaten. Reparaten. Die Rape Parade. Bei 89. Okay, jetzt sind wir da. Jetzt kann ich eigentlich schon nach Kingston wieder rüber und schon mein Upgrade wieder machen. Okay. Ich baue Upgrades. Was? Ach so. Ne, jetzt müssen zwei rum wieder weg. Genau. Bin ich gerade zwei rum weg? Bin ich bei acht rum? Ich habe gerade übelst viel rum. Na, das ist doch gut. Ach Quatsch. Das ist doch dein letztes Crewmitglied noch nicht. Das stimmt. Jetzt habe ich Kopf. Da gibt es eine Brick. Mhm. Einen Schoner gibt's. Ja. Ja, die Brick habe ich zur Seite gelegt, so rum. Ja, ich treffe. Achso. Nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Wie Peter schon die Beutewürfel in der Hand nimmt, der Verrecker. Ich treffe nochmal. Ja. Okay, das ist erledigt. Okay, Eisen, zweimal Eisen und einmal Holz. Es macht gerade echt Spaß, ein schönes Loot-System hier. Schon alles weggeruppt. So, hier rüber. Mhm. Du hast übrigens jetzt nur. Es war ein Schoner gerade. Mhm. Ah, okay. Gut. Und jetzt muss ich noch eine Ereigniskarte ziehen. Mhm. Ihr findet auf einer kleinen Insel ein kleines Versteck. Wahrscheinlich eine Schmugglerinsel. Plus zwei rum. Johoho. Und eine Buddel voll rum. Geil. Plus zwei rum ist gut. Achso, den Quatsch. Kleine Fluter Karibik-Anspielung. Geil. Okay, ich bin in Kingston. Mhm. Jetzt gibt's ein schönes Upgrade wieder. Hallo, mein Freund. Hallo. Och, bonjour. Dein Schiff sieht ja langsam richtig ansehnlich aus. Ja, am Boss, ich habe es gesagt. Das ist eine Routerschiene schief. Aber du wirst mich nicht mitnehmen, hast du gesagt. Tja, ich bin auch noch nicht fertig. Nein, ich komme auch noch nicht mehr. Ich muss gleich so pinkeln. Oh Gott. Okay. Soll ich ja schon so sprechen? ich muss schnell zu meinem Duch. Mon Dieu. Ich möchte mal wieder eine Upgrade machen. Mit was kann ich Ihnen dienen? Ich brauche eine Upgrade für... Was mache ich denn erst? Ich brauche die Kanone. Ich möchte mehr Damage machen. Damage. Die Kanone, du hast mir gesagt. Also, was? Dann kriege ich von dir 15 Gold und 10 Eisen. Das ist keine Probleme. 15 Gold, da habe ich noch 2. Gib mich mal hier den Schmierer. Die Scheiße. Oh Scheiße, ich hab's falsch weggeredet. Reddit. Dann bekommst du. Und 10 Eisen noch weg. Mhm. Dann bekommst du plus 10 Angriff. Geil. Jetzt knallt's richtig bei der Lesen. Das ist quasi deine Kanone nahezu verdoppelt. So, habe ich noch 13 Eisen. Schüsselminster. Das erste herzlichen Glückwunsch zu Ihrem ersten VIP-Upgrade. Oh, das ist wunderschön. Mit deinem ersten VIP-Upgrade und deinem. Was für eine wundervolle Kanone. Ich habe gesehen, Sie haben einen leichten Schaden auf Ihrem Schiff. Inwiefern wollen Sie diesen Schaden reparieren lassen? Welchen Schaden? Wie ich hörte, hat Stupid Jack eine Kanone losgeschnitten vor ein paar Seemeilen. Das stimmt. Die müsste natürlich ersetzt werden. Ich biete es Ihnen an für 3 Holz und 2 Eisen. Ach, Deal. Okay, gut. Dann kannst du dir den Punkt wieder draufschreiben. Okay. Habe ich hier noch einen? Wie sieht denn eigentlich dein... Was sind 2 Eisen? Ja. Habe ich noch 11. Wie sieht denn eigentlich dein... hast du noch deinen Lebenspunkte-Malus drauf? Da hast du doch, glaube ich, auch einen weniger. Was, wo jetzt? Hast du... Nee, wie viele Lebenspunkte hast du? Das 25. Hatte ich vorhin nicht. Da sind wir, glaube ich, auf minus 2 Gold gegangen. Genau, ja. Genau. Also so. Der ist normal. Ja, weil wir es falsch rumgezogen haben. Okay, genau. Gut. Ich kriege noch mal 15 Lebenspunkte drauf, da bin ich wieder bei 100. Genau. Dadurch, dass du jetzt quasi langsam bekannt wirst in der Karibik, hast du jetzt leider erstens mal in jeder einen Encounter, auch bei den Piraten, ja. Bei den Neutralen logischerweise trotzdem nicht Und du musst zweimal eine Münze werfen vor einem Zug. Also bei einem Seegang. Okay, okay. Ja, die haben quasi die Patrouillen erhöht. Okay. Gut. Weiter geht's. Ich habe... Was hab ich jetzt? Oh, kann ich... Ich glaube, ich gehe mal kurz austreten. Ja, kurz austreten. So, Leute, ihr habt's gehört. Also, ich fasse mal nochmal zusammen. Meine aktuelle Crew besteht aus Ons, Jacques, also ich und natürlich auch Jacques. Und ich habe noch Belize mit dabei. Die drei sind eine wunderbare Crew auf meiner Schüsselminster. Außerdem habe ich an Bord aktuell 10 Ruhm. Ich habe 2 Gold. Ich habe 6 Holz. Und ich habe natürlich auch noch 11 Eiseln. Also ihr merkt, die nächsten Upgrades stehen ins Haus. Ich brauche noch 50 Gold für das beste Segel. VIP. Ich möchte VIP werden. Außerdem, der Rumpf. Ich brauche mein Schiff einfach noch stabiler. Ich brauche 15 Gold dafür, 5 Holz, 3 Eisen. Also ihr seht, Holz, Eisen habe ich schon genug. Ich muss natürlich jetzt etwas Gold zusammenschaffen, aber das wird schon. Ich bin guter Dinge. 3 Fleisch habe ich noch dabei, mein Säbel nach wie vor, die Angel. Ich habe bisher 2 Geistesblitzpunkte verbraucht in Andeln und Wissen. Ich habe theoretisch noch einen in Soziales, den habe ich noch nicht ausgespielt. Ich bin wieder bei 100 Lebenspunkten und ja, aktuell macht mein Schiff 20 Schadenspunkte. Ich habe eine Wendigkeit von 15 und der Rumpf hat eine Stabilität von 25 Lebenspunkten, wenn man so möchte. Wobei Leben im Bezug auf Schiff etwas seltsam ist, aber ihr wisst, was ich meine. So, das war der Zwischenstand soweit. Außerdem habe ich jetzt 4 Schadenswürfel, wenn es in den Umkampf geht, auf Deck. Also ihr wisst, ihr seht, der Pirat Jacques Roussel ist auf dem Weg zum, möglicherweise zum König der Piraten. Aha. Ja, das ist doch deine Abschlussprüfung. Noch nicht ganz, aber ich fühle mich so. Okay. So, Männer und Willis. Willis, wie das schon klingt. Ich sehe nur meine Ohren. Wir müssen weiter auf nach Tortuga. Okay, ja. Das kann ich auch darüber denken. Denk dran, 2. Kopf. Ja, ja. Schoner. Schoner. Weg. Daneben. Ich habe einen Sitzen. Nix. 6? Jo. Was, gell? Fast. Okay, es gibt Beute, Männer und Willis. 2 Gold und Willis. Ein Eisenklumpen. So, dann nochmal Münze. Zahl. Mhm. Es gibt eine Ereigniskarte. Stupid Jacks Adventures Nummer 2. Jack verträgt das Essen nicht und bescheißt sich von oben bis unten. Die Crew ist amüsiert. Plus 5 Moral. Geil. Ja, bescheiß dich. Bescheiß dich, bescheißen ist lustig. Ich bin bei 85 Moral. Piratenhumor. Und jetzt kommt ja noch so ein Encounter, gell? Weil ich dort ankomme. Mhm. Ja, genau. Bin jetzt ja, oh, eine Fregatte. Ja, Tortuga. Eine Fregatte. Das wird interessant. Ich gehe an. Ich treffe einmal, ich treffe zweimal. Mhm. Wie viel Schaden hast du? 20. Bist durch. Ach, stimmt, ja. Ich mache jetzt übelst Damage. Zweimal Holz, einmal Eisen. Jetzt beginnt hier der Maximum Grind, ja. Grindus Maximus. Auf jeden Fall. Eisen und Gold. Und noch 2. Oh, ich bin geschmissen. Holz, zweimal Holz und einmal rum. Zweimal Holz und einmal eine Buddel rum. Achso, ich muss, glaube ich, wieder zweimal rum abziehen, ja? Mhm. Du solltest der. Bin ich bei 9 rum? Mhm. Gut. Tortuga, ich brauche jede Menge Gold auf jeden Fall noch. Holz und sowas. Ach so. Ja, da gehe ich mal zum Händler. Welcher Händler ist in Tortuga? Ach so, stimmt. Den habe ich ja beschissen. Zu dem kann ich ja gar nicht gehen. Genau. Stimmt. Der Händler hat für dich geschlossen. Ja, dann reisen wir mal schnell weiter. Dann reisen wir mal nach... Wie ist das jetzt, wenn ich den langen Seeweg nehme hier nach Cayo Island? Geht. Geht, ja. Du kannst den direkten Seeweg nehmen, ja. Okay. Bei mir gibt es keine Zwischenstopps, ne. Okay. Ich meine jetzt auch wegen Rum zum Beispiel. Zahl. Ich habe gerade einen Coinflip gemacht. Ein Piratenschiff kreuzt euren Weg. Dieser, das machen wir doch gar nicht mehr. Was? Die Zahl ist doch... Ach, ist ja nur noch Encounter. Aber ich muss es ja so oder so. Ja. Aber jetzt kommt auf jeden Fall ein Encounter auch so. Nee, ich würde mich nur gerne an die Reihenfolge halten, sonst kommen wir durcheinander. Ja, ist recht. Deswegen achte ich da ein bisschen drauf. Also, eine Brick. Machen wir jetzt hier. Ich treffe mit 20 Schaden. Versenkt. Okay. Eisenholz. Und das ist halt einfach ein krasser Pirat. Ich wollte jetzt sagen Gitarrist, aber das auch. Das nicht. Aber das. Das wissen wir beide, das ist. So, Eisen. Hast du echt 10 Rum? Ja. Wahnsinn. Rum kannst du halt auch gewinnbringend echt gut verkaufen, gell? Ja, deswegen. Ich brauche ja auch Gold noch ein bisschen. Mhm. Okay, so, ich habe jetzt beide Coinflips gemacht. Mhm. Jetzt kommt die Ereigniskarte. Ja. Also ein Piratenschiff kreuzt euren Weg. Da passiert nichts. Passiert nichts? Hm. Grüßt ab. Okay. Moin, das geht. Und dann haben wir noch einen Encounter vor Ort quasi. Genau. Cayo Island. Oh, Schuss. Ich mische gerade die Encounters. Cayo. Meister Cayo. Genau. Da lebt er. Okay, und wir haben einen Schoner nicht getroffen. Nicht betroffen. Okay. Getroffen. Versenkt. Okay, dann 3 Loot-Würfel. Einmal Rum und 2-mal Eisen. Mhm. Eisen ist gerade richtig brutal hoch. Dash brutal. So, jetzt gehe ich mal hier auf Cayo Island zum Händler auf jeden Fall. Mhm. Schiff ist eh repariert. Ja. Okay. Na, hallo. Hallo, Luigi. Hallo. Hallo. Ich habe wieder ein Angebot für dich sag mal, zu machen. Ich habe gehört, bei meinem Bruder wurde Gold geklaut. Ich weiß nicht, was du meinst. Deshalb ist das mir überhaupt noch dann nicht. Dann ist es sein, dass du das warst. Ich? Kann es sein, dass du das warst? Ich? Ich glaube schon. Russell? Das hast du gut gemacht. Jacques Delorme Roussel, wie man mich in der Heimat genannt hat. Delorme? Das Lamm. Weasley. Also das habe ich gut gemacht. Das auch hast du gut gemacht, mein größter Konkurrent. Auch wenn ich nicht war, aber nehme ich das Kompliment gern an. Richtig tief. Mein größter Konkurrent. Okay, Luigi. Ich gebe dir einen Rabatt dafür. Das ist nett, ich habe ein bisschen etwas zu verkaufen. Ja, boah. Ich bitte dich. Bitte, ist ernst geworden, ja. Ich bitte dich. Bitte mir. Ich bitte dich. 15 Eisen. Okay, jetzt geht's ab. 5 Holz. Okay. Das war's. Okay, weil du meinem Geschäft so geholfen hast, gebe ich dir... Statt 20 Gold, 25 Gold. Och, das ist wunderbar. Das unterstützt mich sehr. Mein Freund. Wo war's mit 20 drauf? Das sind Luigi-Brüder. Es sind die Scolari-Brüder. Deine Ghostbusters-Gag meldet da oben auf. 5 und da kommen ja noch 3 dazu. Bin ich bei 33 Gold, genau. Okay. Mhm. Danke, Luigi. Ich muss noch meine Vorräte hier rüber schaffen lassen, beziehungsweise du lässt sie abholen am besten. ganzen Eisen weg. So, der Tisch war geschwärzt. Ja, okay. Es war halt ein wunderbares Geschäft mit dir, Luigi. Ich muss dann weiter an Deck. Okay. Reisen wir mal weiter nach Havanna. Da kann ich mir wieder zwei rum abziehen. Mhm. Genau. Noch da mal hin. Okay. Zwei Encounters. Zwei Seh-Encounter. Zahl. Mhm. Zahl. Ereignis. Ereignis. Stimme. Was? Stimme einen Shanty an. Shanty? Ein Shanty. Ein Shanty. Mhm. Erhalte plus 5% Moral. Eine Shanty? Ist das eine Song der Seefahrer? Eine Shanty? Ja, ein Shanty ist ein Seefahrerlied. Ach, liebe Grü. Mir ist nach Singen. Stimmt mit ein. Alle, die diesen Song kennen und nicht kennen, singen nicht mit. Alle, die mit uns auf Seefahrt waren, müssen Männer mit Bärten sein. Das ist doch kein Shanty, Peter. Ich erwarte jetzt wirklich ein Shanty, wirklich. Fuck, kann ich nicht. Shanty. Komm, es gibt einen ganz berühmten. Ein Shanty. It's a gone. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor in the morning? Hooray, up she rises. Hooray, up she rises. Hooray, up she rises early in the morning. Jetzt kommt Ida Müller rein. Mein Damen und Herren, Ida Müller! Und jetzt rückwärts. Rückwärts. Quanji. Rückwärts. Da gibt es ja diesen Fernsehausschnitt von Ina Müller, wo die irgendwie eine Doku macht. Ich treffe mich hier jetzt mit Björn Jorgensson, der Bruder von Jan Hurensohn oder so. Hat die da gesagt, ja. What the fuck? Ja, okay, aber dazu später mehr nicht. What the fuck? Also kannst du dir 5 Punkte aufschreiben. Genau, ich bin jetzt bei 90 Moral. Ich habe schon drin geschrieben. Ja. Und jetzt haben wir noch den Encounter vor Ort. Ja, quasi. Eine Brick. Ein Brickschild. Ich treffe. Mhm, 20 Schaden. Okay. Und dann gibt es 6 Beute. 6 Beute. 6 Beute. Zweimal Eisen, einmal Holz und dazu kommen noch nochmal 2 Eisen und ein Holz. Gold. Okay. Dann bin ich jetzt in Havanna mal wieder angekommen. Mon ami. Oh, kannst du mich besuchen? Regie. Richard, Regie. Schön, dich wieder zu sehen. Geht es dir gut? Wie ist es dir gegangen? Wie weit ist dein Buch? Le Mans. Es geht Man. Es geht mir bestens. Ich werde bald wieder mich Richtung Heimat auf den Weg machen. Nach Lux? Nach Lux. Neben Büx. Ach was. Sag den Leuten schöne Grüße von Jacques. Das mache ich, mon ami. Lass dich erzen. Ach, komm her. Und sie umarmen sich. Unsere schöne Brothers in Arms. Ach, Richard, ich wünsche dir alles Gute, eine gute Überfahrt. Ich muss dann auch weiter. Okay. Okay. So, jetzt 2 Runden habe ich abgezogen. Genau. Mhm. Dann bin ich jetzt wieder hier rüber nach Cayman Island. Ja. 2 See-Encounter. Ui, so langsam knapp, du. Zahl. Aha. Kopf. Eine Fregatte. Jetzt knallt's. Ich treffe nochmal. Jetzt gibt's. Ja, jetzt ist ordentlich Loot hier. Na, Peter hat VIP-Upgrades. 2x Holz. Genau, da muss es auch knallen. Und Eisen einmal. Dann haben wir einmal Rum. Einmal Gold, einmal Holz. Ich kann gucken, wo die Liste ist. Und nochmal 3. Das ist doch schon ordentlich Holz, Gold, oder? Gold habe ich jetzt. 10, 20, 30, 34. Ich brauche ja 50 für das Segel hier. Na. Also der Rumpf ist auf jeden Fall drin schon. Geil. Nochmal Gold, das ist gut. Jetzt bin ich bei 35. Und einmal Eisen, einmal Holz. Okay. Wie gesagt, du kannst ja noch rumverkaufen. So. Das war jetzt der Encounter, ja, den ich hier noch geflippt einer hatte. Gell? Mhm. Noch einer zum Flippen. Zahl. Mhm. Ereignis. Erschien. Ihr geratet in einen Sturm. Es entstehen leichte Schaden. Schäden. Minus ein Holz. Genau. So. Das eine direkt mal. So. Ereigniskarten sind durch. Es liegt jetzt nur noch eine da, die richtig, ja. Die Schädelkarte hat aus Schädeln besteht. Die Schädelkarte. Das haben wir. Jetzt kommt noch ein Encounter für einen Ort, gell? Ja. Ein Schoner. Das war's. Stimmt. Die Schoner, das ist ja wirklich nur noch Futter. Ja. Okay, Eisen. Also einmal Rum. Einmal Eisen. Und einmal Holz. Okay. Gut, ich bin da. So, wie viel habe ich jetzt? 10, 20, 30, 35 Gold. Ich brauche 5 Holz. 3 Eisen. Das heißt, ich könnte den Rest verkaufen eigentlich. Okay, dann gehe ich mal zum Händler. Luigi, bist du da? Hallo, mein Freund. Hallo, Luigi. Ich habe dir etwas anzubieten. Ich habe wieder Waren über, die ich gefunden habe, wie man so schön sagt. Ich habe für dich Horsch. Ich Horsche. 2, 4, 4. Ich habe 9 Eisen für dich. Dirsch. Ich habe außerdem noch 7 Holz. 7 Holz, ja. Macht 16. Mhm. Und das andere müsste ich am besten auch noch mit drin haben. Die Scheiße. 16. Da brauche ich 65. Ach, ich fahre ja dann noch einmal. Und ein Rum habe ich noch für dich. Ein Rum? Sind wir bei 18. 18 Gold. Ja, okay. Geht klar. Okay. 18 Holz geht klar. Deal. 10, 15. Gleich kannst du Mandy wieder noch ordentlich was 10, ausgeben. 20, 30, 40, 50, 53 Gold habe ich jetzt. So, das kommt alles weg hier. 53 Gold. Und die Rumpferweiterung kostet 15. Ne? Ja, mal gucken, ob ich jetzt noch ein bisschen Loot kriege hier. Stimmt. Das muss in drein in den Spiel. In drein. Nee, Quatsch, ich habe nur noch 3 Eisen. Ich sehe nur noch diese schwarzen Klumpen. Ich muss dazu sagen, der Radierer ist nicht so der Beste. Nee, es ist der richtige Scheiß, ey. Okay, dann geht's jetzt hier nochmal rüber. Dann muss ich mir nochmal 2... Das ist der einen Rum, muss ich noch abziehen. Jetzt nochmal 2 für den Weg. Mhm. 12, bin ich bei 8, habe ich da noch. Genau. Okay. Alles klar. Random. Also, Coin. Flip. Aber flip nochmal. So, jetzt nicht dumm. Ja, ich habe schon gesehen, was bei rauskommt, dann nochmal umgeflippt. Zahl. Nochmal. Nochmal. Random. Noch 1 Flip. Coin Flip. Nochmal Zahl. Nochmal Zahl. Ereigniskarte und jetzt nicht. Genau, das ist die Ereigniskarte. Es steht nichts drauf. Da hat die Schädelkarte gezogen. Ich habe die Schädelkarte gezogen. Die löst ein Ereignis aus, logischerweise. Das könnte was mit Schädeln zu tun haben. Gefickt geschädelt. Gefickt eingeschädelt. Verdammt, was kommt jetzt auf mich zu? Wenn du so über das Meer segelst, siehst du in der Ferne eine Ansammlung an Holz und darauf ein... Daran hält sich ein Mann fest, ein Schiffbrüchiger. Mhm. Reste noch, ein paar brennende Holzstücke sind noch auf dem Wasser. Männer, du siehst, hier gab es einen Kampf. Seht ihr den Mann, wir müssen ihm helfen. Elfen. Elfen. Wir sind nämlich die Elfen des Meeres. Kurs auf den Mann, aber nicht über ihn. Okay, ihr fahrt also vorsichtig an den Mann heran. Mhm. Hilfe! Hallo, mein Name ist Jacques Roussel. Hilfe! Wer seid ihr? Na, der ist im Wasser, Peter. Ja, los. Holt ihn raus. Okay, er zieht ihn an Land. Okay. Also nicht an Land, ja, sondern Schiff, ne? an Bord. Ja. Es ist schrecklich. Es gab einen Kampf mit diesem Dienstagos. Dieser Dienstagos. Ja. Er hat uns etwas sehr Wichtiges abgenommen. Etwa eine Dodo in Gold? Möglicherweise? Nein. Aber ein Dokument, das dessen... Ein Dokument? Ein Dokument, das dessen Lokation beinhaltet. Meine Augen werden immer größer. El Dokument de la Lokation. Ich weiß nicht, warum ich auf einmal Spanisch spreche. Die Karte zum geflügelten Gold. Wo ist er hin? Ich erinnere mich nur noch an dies. Die nördliche Insel vom Erdschwengel, welcher Richtung Kingston zeigt. Und er verstirbt. Die nördliche Insel von Kingston, die Richtung Erdschwengel. Die nördliche Insel. Ich lebe wieder. Du warst zu dumm. Du hast es falsch verstanden. Die nördliche Insel vom Erdschwengel, welcher Richtung Kingston zeigt. Im Erdschwengel der Richtung Kingston zeigt. Ich würde jetzt den hier nehmen. Aber eigentlich zeigt der hier mehr Richtung Kingston. Die nördliche Insel. Er lebt wieder. Vom Erdschwengel. Welcher Richtung Kingston zeigt? Sieht man Erdschwengel. Ja, muss halt mal auf die Karte gucken ein bisschen. Kannst du auch so ein bisschen drehen? Dass du nicht. Ach, ich schalte meine Karte aus. Ich schalte von meiner Karte. Ich gucke auf meine Karte. Die nördliche Insel. Ich kann es Ach, nicht. Ach, ich stehe auf die Schlauch. Release. Oh, die nördliche Insel. Schau auf diese Karte. Der Mann, was hat er noch gleich gesagt? Die nördliche Insel vom Erdschwengel, welcher Richtung Kingston zeigt. Okay, welche Erdschwengel zeigt Richtung? Dieses Wort Erdschwengel. Das ist so dumm. Das ist der Erdschwengel, Mann. Okay. Was meint er? Welchen Erdschwengel? Meint er diesen? Genau. Das sieht aus wie eine Schwengel, ja. Er zeigt Richtung. Siehst du, dieses fein ausgemachte Objekt. Es ist wie eine Pfeilspitze, die Richtung Kingston zeigt. Es ist im Osten von Kingston. Und siehe da, nördlich davon ist tatsächlich eine Insel. Zufall? Ich glaube nicht. Wo ist er? Der Erdschwengel. Ich hoffe, dass meine Piratenkenntnisse dafür ausreichen, dieses Rätsel richtig bedeutet zu haben. Abgerätselt, Fettstift abgerätselt. Okay. Dann kennst du jetzt die Lokation der Insel, die du ansteuern kannst. Dodo-Insel, okay. Dodo's Edge. Gut, okay. Gut, wir machen uns weiter auf den Weg. Lebe Ehre und Frieden, dieser Mann. Und lebe Ehre und Frieden. Im Jenseits, meine ich. Ich lebe immer noch. Erdschwingen. Das hätte ich kapiert. Ich hasse mein Leben. Okay, wir sind noch oft. Wir. Ach, Scheiße. Das ist gerade kompletter Overflow. Ja. Okay, wir sind noch auf dem Weg zu nach. Zu nach. Auf dem Weg nach. Jetzt bin ich gerade noch an meinen Crunchyroll. Setz die Segel. Weiter nach Kingston. Okay. Ich habe jetzt hier noch einen random, nicht random Encounter, einen Encounter, weil Kingston eine freie Stadt ist. Ach stimmt, da habe ich keinen. Da hast du keinen, ne. Ach, wir sind angekommen. Nerd. In Kingston. Nerd. Kingston. Kingston. Ah, okay. So, jetzt. Da war der Mann. Okay. Merde. Was? Dieser, ich gehe schnell los in die. Los. Ich krieg gerade niemanden kennen. Okay, ich gehe in die Werft. Kümmert euch um die Boot. Um die Schiff meine ich natürlich. Schisselminster. Okay, jetzt geht es in die Werft. Mon Dieu, ich bin gekommen. Ja. Um mir ein neues Upgrade zu holen. Ich mache dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Ablehnen. Ich merke, dass es halt auch schon langsam anstrengend wird, so. Monty, ich habe auf meinen langen Reisen gerechnet. Du hast gesagt, VIP-Säge 50 Gold. Rümpf. Richtig. 15 Gold. Richtig. 5 Holz. Richtig. 3 Essen. Richtig. Ich mache dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Okay, ich bin gespannt. Ich gebe dir 3 Eisen, Jack. Und ich erst. Ich gebe dir 5 Holz. Ja, so weit, so gut. Ich gebe dir 53 Gold. Und. Da hab ich Schiss, gell? Und. Ich gebe dir. Halte dich fest. 5 Ruhm. Rühm. 3 Fleisch. Das ist mein Angebot. Jetzt könnt ihr hier nochmal feilschen. Feilschen. Leute, jetzt kommt der große Moment. Ich habe noch ein Geistesblitzung. Okay, 84. Was brauchst du? 35 oder weniger. Ach du Scheiße. Das ist eigentlich fast. Das ist sinnvoller, auf Soziales zu würfeln, gell? Aber ich habe falschen gewählt. Ja, die brauchen ein paar neue Schuhe, Segel. Ja. Und Rumpf. Boah, 51. Gut, ich hab's verkackt, Leute. Da war der letzte Geistesblitzpunkt. Was sagst du dazu? Scheiße. Ich lehne ab. Schade, dann nehme ich nur die Rumpf. Schade. Dann nehme ich noch dir Rümpf Upgrade. So. Ich habe 15 Gold, 5 Gold und 3 Eisen. Jetzt kommt Amboss hinzu. Ja. Und tut dir die Differenz von seinem Lehrlingsgehalt mit drauf. Amboss? Ja. Ich bin überrascht, was in dir für eine Mann steckt. Nimm mich mit, Sunny Boy. Amboss, du weißt, was ich dir gesagt habe. Ich komme her mit meinem VIP-Schiff und nehme dich nicht mit. Aber dadurch, dass du... Aber dadurch, dass du jetzt die Differenz übernommen... Die Differenz? ...übernommen hast. Die geht auf mich. Oh, scheiße, ich krieg meinen Dialekt nicht entwickelt. Dadurch, ich dass du eine schöne Wortel. Die Differenz übernommen hast, lasse ich dich ausnahmsweise. Du kannst dich glücklich schätzen. Wie du das umkehrst. Also wollte er was von mir, gell? Ja. Lass ich dich ausnahmsweise mitsegeln. Und wer? Lass mich das nicht bereuen. Ich möchte, dass meiner Crew gut geht mit ihrem 90% Moral. Moral? Moral. Mon General. Deswegen, Amboss, ich hoffe, du gliederst dich gut ein. Wir brauchen Teamwork. Der goldene Toto wartet auf uns. Hoffentlich. Der was? Ach, geh an Bord. Ich bring noch mein Haustier mit. Was ist deine Haustier? Es heißt Fidi. Fidi? Fidi. Hier so aus der Hosentasche, hier so ein Stinkefinger rausgeholt. Mein Haustier. Was fickt die? Was ist für die für eine Art Tier? Es ist ein Papagei. Eine Papagei? Ja. Das passt gut zu die Pirate. Ja. Jetzt, nun denn. Ans Werk. Frisch ans Werk. Jetzt habe ich meine ganze Gold aufgebraucht, aber Hauptsache die Schiff ist gut. Ist schön. Und Robert hat mir gerade Amboss. Amboss hat auch ein Holzbein. Krass. Ein Papagei hat er auch dabei, ja. Schön, krassen Papagei. Eine ordentliche Knarre hat er dabei. Und das ist dieser Mörser, von dem der erzählt hat. Ach, das war das. Das ist so ein transportabler Mörser, den hat er sich selber gebaut. Und natürlich ein Säbel noch dabei. Na. Und ich Pirates. Pirates. Okay, dann habe ich alles aufgebraucht, da ich nur noch rum jetzt. Ein bisschen Fleisch im Inventar. Gut. Okay, das alles dein weg. Rum hat sich erhöht auf 3. Gell? 3 alle 2 Runden. Ach so, ja. Ich sage dir jetzt noch, was du erworben hast. Genau. Segel plus 10. Also plus 10, wie heißt das? Wendigkeit. Genau, Wendigkeit. Bin ich ja bei 25. Ja. Okay. Du brauchst es quasi gar nicht mehr. Aber ich kann ja mehr hören. Ja. Genau. Und Rumpf plus 20. Geil. Bin ich bei 45. Und damit bist du stolzer VIP-Member. Geil. Krieg ich da jetzt noch eine Art Pass? eine Ausweis? In der Single du Pass. Ein Pussy. Okay. Ich glaube, wir sind bereit abzureisen. Amboss, begib dich an Deck. Jawohl. Einfach nur so grunzen. Okay. Ich versammle die ganze Crew an Deck nochmal. Sage. Kannst du nochmal, genau, kannst du nochmal eine kleine Rede halten oder so, wenn du möchtest. Ans. Jacques. Darf ich nochmal was sagen? Jacques. Ah nein, das bin ich. Jacques. Einmal muss ich es richtig sagen. Amboss und Felix. Jawohl. Ich, euer Kapitän Jacques Rousset, habe euch hier versammelt, weil wir uns zum Abschluss meiner Prüfung begeben werden. Ich freue mich, so treue Kämpfer an meiner Seite zu haben und Steuerleute natürlich, die das Schiff betreuen. Ich freue mich über jeden an meiner Seite von euch, dass ihr geblieben seid, mich in dieser schweren Zeit unterstützt habt. Und nun muss ich euch sagen, wir begeben uns zu einer kleinen Insel. Dort könnte es sein, dass der Tod auf uns wartet. Aber möglicherweise auch einfach nur Ruhm und Reichtum. Ruhm klingt gut. Und Ruhm vor allem. Ich hoffe, ihr seid gewappnet für diesen großen Schritt und ich zähle auf jeden einzelnen von euch. Seid ihr bereit, die Segel zu setzen? Ei. Die Kanonen Ei. Zu bestücken? Ei. Und den Rumpf zu reparieren? So muss das sein. Ihr okay. Seid die Schüsselmünster. Okay. Ich bin so stolz auf euch, Rasselbande. Rasselbande natürlich. Okay. Auf geht's. Wir machen uns auf den Weg zur Insel. Dodo's Edge. Dodo's Edge. Genau. Dodo's Edge. Das ist jetzt übrigens keine Random Encounter. Okay. Das ist eine einfache Fahrt quasi. Genau. Jetzt geht's von Kingston nach Dodo's Edge. Dodo's Edge. Genau. Okay. Kurz bevor du Dodo's Edge erreichst, du siehst schon das Land aus der Ferne, taucht ein Schiff auf. Und du erkennst es sofort. Uran. Uran. Juan. Der ist doch vertrieben. Juan. Ach, dieser Dienstag aus. Welchen Tag haben wir heute? Dienstag aus. Das kann kein Zufall sein. Dieser Mistkerl. Er sieht dich und hält auf dich zu. Also das Schiff. Da kriechen der Nordländer. Dieser verdammte Bastard. Bastard. Macht euch bereit zum Kampf. Und wir steigen ein. Hm? Wir steigen ein, na klar. Jetzt geht's los. Okay. Auf geht's. Auf geht's. In die Kampf. In die Kampf. Okay, das ist jetzt. Der Nordländer fängt an. Aber wir würfeln okay. aus, wer anfängt. Machen wir so. Okay. Ja, die geringste Zahl würfelt. Eine W20? Ja. Okay. 12? 17, du fängst an. Yeah. Wie seid? 17? Achso, ich ich habe ja jetzt eine 25 Wendigkeit. Genau, das, du brauchst also ich nicht brauch zu da gar nicht zu würfeln. Ja. Und dann mache ich 20 Schaden. Genau. Obwohl, du musst würfeln, weil du eventuell einen kritischen Schaden kriegen kannst. Okay. Darum geht's. Ich habe es auf jeden Fall geschafft. Ja, genau. Hm. 20 Schaden. Ja. Trifft auch, du kriegst 15 Schaden. Ich bei 30. Mhm. Ich treffe. Mhm. 13. Triffst, du kriegst 15 Schaden. Da ich noch also, es sieht schon angeschlagen aus. Ne? Es fängt jetzt schon langsam an der einen oder anderen Stelle zu brennen. Mhm. Männer, gebt alles. Wir müssen sie bezwingen. Wer ist die beste Crew und die beste Schiff in der ganzen Karibik? Sagt es der kriegte Nordländer. Ach, das glaube ich nicht. Es ist die Schüssel Minster. Eine 16. Eine 16, okay. Das Schiff ist schwer angeschlagen und kommt jetzt bei dir an der Seite an. Hm? Kommt jetzt... Wird angedockt. Wird angedockt. Es wird dein Schiff, du siehst, wie dein Schiff geändert wird. Gemacht dich bereit zum Nacktkampf. Zum Nacktkampf. Wo bist du? Wo bist du? Du, nur du. Wenn ich kämpfe, dann kämpfe ich. Ich habe dir jetzt noch ein, zwei Sachen zu erklären. Von mir. Ja. Wenn ich kämpfe, dann kämpfe noch. Ich habe dir jetzt noch ein, zwei Sachen zu erklären in der Hinsicht. Aber okay. Erstmal stelle ich auf. Den Stakos. Also. Wir haben jetzt wieder diesen Taktikplan. Mhm. Für die Zuhörer natürlich noch. Amboss und Willis stehen an meiner Seite. Ich natürlich wieder mit meiner Kapitän-Figur am Steuer. Genau. Quasi. Genau. Dann ist hier Hector de la Cruz. Okay, jetzt wird quasi die gegnerische Formation aufgestellt. Kannst du ausleuchten, wenn du möchtest, wenn du es dann besser siehst. Dann haben wir Elisabetta. Und Klischee-Name Nummer 3. Ja? Ja, keine Ahnung. Okay. Oh nein, sie sind eine Personär. So eine. Oh mon Dieu. Merde. Also. Es gibt ein paar Sachen zu erklären in der Hinsicht. Mhm. Hier bist du logischerweise oben. Ist ja oben. Du gehst ja hier eine Treppe hoch und runter. Genau. So. Spot one. Die geben je nachdem halt Schutz. Schutz, mhm. Genau. Also je nach Schusswinkel quasi geben entsprechend dann die... Die Mastenschutz. Die Mastenschutz, genau. Ja. Also man kann quasi Deckung umsuchen. Jede Figur kann ein Feld gehen. Hm. Ich habe Della Dienstakos hat zwei Nahkämpfer. Hm. Also ihn selbst und Klischeename Nummer 3. Hm. Und er hat noch zwei Fernkämpfer dazu. So. Die Fernkämpfer kommen halt, da kommt es auf den Abstand an. Quasi, das wird ja nicht, ich habe das nicht schräg gemacht, ich rechne das nicht schräg aus, sondern einfach nur von Höhe auf Höhe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abstand quasi da 7, Länge. So. Und das wird dann quasi gegengerechnet. Okay. So. Bei denen logischerweise auch, der hat den Mörser. Mhm. Hier oben gibt es aber einen Angriffsbonus. Das bedeutet, wenn du schießende Einheiten hast, die schießen halt von hier oben und machen dann einen höheren Schaden. Mhm. Die machen dann, weil die auch, also die treffen leichter, die haben eine höhere Genauigkeit, weil die halt auch besser zielen können. Okay. So. Ja. Noch Fragen? Legen wir mal los. Legen wir mal los. Was machen die so an Schaden dann hier, die beiden? Das verrate ich dir doch nicht. Achso, okay. Okay. Ja, gut. Also er ist eher der Fernkämpfer und sie ist so ein Hybrid. Ja. Ach, okay. Na, da hat er eigentlich auch eine Nahkampfwaffe. Er hat eine Nahkampfwaffe, aber er hat sein... Er ist halt eher der Nahkämpfer. Mhm. Du hast ja sowieso schon hier deine Schadenswürfel. Ja, die vier. Die vier liegen. Die können wir mal beiseite tun jetzt. Genau. Genau. Okay, gut. Ich kann jetzt jeden ein Feld rücken oder wieder was? Genau. Okay, gut. Also ich muss jetzt natürlich ein bisschen taktisch überlegen, wenn ich hier rangehe. Ja. Na, er hat jetzt nur sicher als Fernkämpferin. Und ihn. Ach, er ist auch Fernkämpfer. Mhm, der hat nämlich ein Gewehr. Ach, okay, das sah aus wie so ein... Das ist so ein Gewehr mit Bajonett. Okay. Ja gut, okay. Ich muss mich so oder so irgendwie fortbewegen mit ihm. Sie kann ich ja eigentlich fast so stehen lassen. Ja, das ist halt einen guten Vorteil dadurch, dass du halt... Das ist halt ein Vorteil dadurch, dass du da oben stehst. Okay, na, ich rück ihn auch mal ein Feld rüber her. Ja. Okay, ich habe also drei einmal bewegt. Mhm. Ich versuche, die ein bisschen zusammenzurücken für die Zuhörer. Ja. Okay, ich könnte doch jetzt mit ihr auch schon... Schießen, theoretisch. Du könntest theoretisch schießen, bist aber nicht dran. Achso. Genau, das ist ja die so, stimmt, aber hast du sie gerückt? Nee, sie habe ich nicht gerückt. Nee, dann hat sie einen Aktionspunkt noch. Okay. Also könnte ich jetzt probieren, auf sie zu schießen, hier quasi geradezu. Na gut, probieren wir das mal. Na. Sechs, also musst du eine... Ist jetzt eine Entfernung von sechs Feldern. Entfernung von sechs Feldern. Müsstest du mal zwei nehmen, 12, also eine 8. Acht oder weniger. Mhm. Ich treffe, ich habe eine 3 gewürfelt. Entschuldigung. Du kriegst sie macht 1W6 Schaden. 1W6? Ja. 6. 6. Jetzt habe ich gerade Würfelglück. Sehr gut. 6 Schaden mache ich jetzt. Mhm. Mhm. Kurz notieren. No. Soll ich die hier mit notieren, meine Crew? Das wäre nicht schlecht. Das wäre besser, gell? Ja. Dann mache ich einmal hier mich, einmal Amboss und einmal Willis. Genau. Dort. Oder? Oder die weniger? Die haben 20 jeweils. 20. Mhm, die haben nicht so viel. Okay. Gut. Mhm. Dauert es auch ewig, ja. Ja. Jetzt kommt Roberts Zug. Robert überlegt noch, wie er taktisch vorgeht. Er ist sich noch nicht ganz sicher. Sicher? Er schießt auf Amboss. Okay. Auch 6. Also 12. Also muss er auch 8 oder besser. Mhm. Ja, genau. Getroffen. 8 Schaden. Okay, hat damals noch 12 Lebenspunkte. Das ist schon nicht wenig, also nicht viel. Mhm. Aber das sind halt deine Henchmen, ne? Also. Ja, klar, ne? Jetzt kommt. Sie läuft ein Stück. Sie positioniert sich besser für Delos. Nee, für Jacques. Mhm. Okay, ja, dann versuche ich erstmal mit ihr wieder zu schießen. Mit. Mhm. Du hast jetzt durch, ja. Ja, ich bin durch. Mit hier Willis. Mhm. Auf 8 oder besser. Bitte auf die gleiche. Mhm. Ja, genau. Ich habe eine 3 gewürfelt, passt. Und ich mache 2 Schaden. 2 Schaden, okay. Mhm. Okay, dann rück ich. Schlag noch eins rüber hier. Mhm. Und ja, mit Amboss schieße ich jetzt mal zurück hier. Das sind ja auch wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder. Kritischer Misserfolg. Kritischer Misserfolg. Kriegt er Schaden oder irgendwas? Nee, er trifft halt einfach nicht. Okay, gut. Dann war es das mit meinem Zug. Seine Kanone explodiert und er ist tot. Explodiert auf der Stelle. Sie explodiert. Explosion. So, dann schießt... Das geht nicht. Er rückt rüber. Er nimmt jetzt auch... Versucht jetzt auch den Chef in... Sie schießt auf sie. 1, 2, 3, 4, 5, auch 6. Obwohl, sie schießt auf dich. Okay. Sei Quatsch. Jetzt habe ich ins Visier genommen. Mhm. 4. Punkte Abzug. Mhm. Durch, ja. Mhm. Ja gut, sie schießt für mich auch wieder zurück. Mhm. Ach, kriegt er schon Misserfolg? Passiert nichts. Ich muss ihn ja irgendwie mal vorrücken. Mhm. Und ja, Amboss probiert es auch nochmal zu schießen. Ja. Nee. Nee. Das ist eine 8 hättest du drauf. Ich habe eine 9 gewürfelt fürs Protokoll. Mhm. Schade. Sie schießt auf dich. Hm. Kritischer Erfolg. Oh, jetzt krieg ich auch einen Schaden. 8. Mhm. Habe ich noch 88 Lebenspunkte? Oh, warte, ich muss noch rücken. So. Das war's, ja? Ja, bin durch. So, jetzt macht ihr keinen. Achso, dann stehe ich ja auch in der Linde, gell? Darfst du nicht so vorstellen. Aber wenn ich jetzt erst schieße, geht's ja. Ja, das geht. Okay, dann schieße ich erstmal mit, wie die ist nochmal. Mhm. Ist nach wie vor. Okay, ich treffe. Mhm. Ein Schadenspunkt. Okay. Das ist jetzt Pech. Jetzt hast du Pech. Jetzt hast du Pech. Jetzt hast du Pech. So, mit Amboss rück ich mal eins näher einfach. Mhm. Mhm. Achso, ich bei ihm noch. Ja. Er schießt auf Amboss. Mhm. Amboss wird ins Visier genommen. Geht nicht. Hm? Hat nicht geklappt. Hat nicht getroffen. Hat nicht getroffen. Jetzt kommt er, sie hier und sie schießt auf dich. Mhm. Und das geht nicht. Und du stehst vor ihr. Genau. Nee. Okay. Genau. Jetzt kannst du wieder drüber schießen, weil du ja jetzt quasi auf halber Höhe bist, genau. Weil du auf einer Treppe stehst. Das wäre ja unfair, wenn ich das jetzt... Okay, dann schieße ich auch wieder. Ja. Das ist ja so geblieben. Mhm. Der Abstand ist dasselbe. Okay. Nee, ich treffe nicht. Okay. Und Amboss versuche ich auf ihn schießen zu lassen. Trifft. Ja, Amboss macht 2W6. 2W6? Mhm. Ach, da hat der Mörser. Der macht 11 Schaden. Stark. Amboss hat jetzt richtig geruhlt. Dafür, dass er vorher noch auf die Fresse bekommen hat. Stimmt. Aber er schießt jetzt auf Amboss zurück. Oh, kritischer Misserfolg. Oh, ist gut. Dann. Sie schließt auf dich. Na, logischerweise. So. Verschissen. Verschießen. Verschießen. Jetzt, auch der Gegner kann Würfelpech haben, meine Damen und Herren. Na klar. Das gehört dazu. Na klar, oh. So, ich gehe mit ihm eins weiter hier. Also mit mir. Mhm. Und. Ich probiere erstmal mit Amboss nochmal zu schießen hier auf ihn. Ja. Nein. 10 oder noch weniger. Ja. Okay, mit ihr. 2, 3, 4, 5. Ich probiere mal auf sie zu schießen. Ja. Die rote Hand, die ist jetzt näher. Eine 1, kritischer Erfolg. Mhm, doppelter Schaden. 6. 6 Schaden. Auf Red Hair. Red Head Girl. Also das kann man nur so sagen, das ist eine Dame mit einer Axt in der Hand. Mit roter Haare. Genau. Das ist Klischee-Name Nummer 3, meine Damen und Herren. Das ist die, die wir nicht nannten oder nicht kennen. Okay, was? Robert drückt weiter vor. Ich gucke erstmal auf die gegnerische Front. Sie zieht. Okay. Und er auch. Okay, alle rücken nach vorne. Mhm. Außer Chefe. Dietstakos. Chefe. Entschuldigung. Das ist nicht deine Art. So. Ja, doch, rücken wir ihn mal eins rüber. Ich rück mich eins ran. Mhm. Und versuche nach wie vor wieder mit ihr. Achso. Ne, doch, geht ja. Sie ist ja erhöht. Mhm. Ich stehe noch nicht zu nah dran. Nee, finde ich auch. Das geht noch. Das lasse ich dir durchgehen. So, 3, 4. Mhm. Also 12 oder weniger muss ich jetzt würfeln mit den Willis. Ja, genau. Die trifft. Mhm. Macht 6 Schaden. Guck an. Stark. Und mit Amboss versuche ich nochmal hier den anderen Fernkämpfer zu treffen. 3. Mhm, trifft. 2W6. 4 Schaden. Mhm. Okay, das war mein Zug. Okay. Was für ein spannendes Spiel. So, jetzt komm. Spannend. Spannend. Das ist aber spannend, weil. Eieiei. Dienstagos. Ist aufgeregt. Aufgeregt das. Aufgeregt das. Ich schieße erstmal mit ihr auf Ditch. Hm. 1, 2. Also 4, ist 16 oder 16 weniger. Oder weniger. Ja, ist getroffen halt. Nicht mehr so schwierig. Ja, je näher du dran bist, Peter, gell? 5. Ja, ich muss vorrücken. Drückt sie den nach vorne. Und er schießt auf Ambots. Mhm. 1, 2, 3, 4. Ne, nicht geklappt. Okay. Mann, der hat jetzt einen Würfelpech. Ihr kann ich ja noch treffen, gell? Mit Willis. Kannst du ja. Okay, dann schieße ich erstmal Willis auf Axtfrau, Red Hair. 8, 12 oder weniger, ja, passt noch. 3 Schaden. Okay. Sie lebt immer noch. She's still alive. Das kann nicht, gell? Geht nicht. Geht nicht, das ist doch hier. Da ist halt der. Das da ist noch davor. Der Mast davor. Okay. Dann versuche ich erstmal mit Amboss noch hinher zu treffen. Mhm. Dann tu es. Hm. Auch nix. Nee. Okay. Im Hintergrund hört man das Kriegsgeschrei. Das Kriegsgeschrei. Das ist ja jetzt die Frage. Ich rück mal eins hier rüber. Okay. Da geht's. Das. Und sie schießt auf deiner. Auf Willis. Willis. Oh, mon Dieu. Mon cœur. Mon cœur. Chérie. Et Willy. Sieht 6. Aus. Ich hatte noch voll Energie. Echt? Krass. Ja, die hat sie irgendwie mal verfehlt. Gut. Oder? Jetzt kommt er und schießt auf Amboss. Hm? Amboss. Amboss. It's the Amboss. Amboss is in the Vizier. Getrafft. Getrafft. 4. Oh, Amboss. Okay. Ist jetzt zurück, gell? Ja. Er bleibt so. Ja, läuft jetzt. Er läuft jetzt. Langsam. Okay. Okidoki. Dann. Versuchen wir erstmal Amboss auf ihn. Ja, okay. Auf Hutmann. 4, 8, 12 oder weniger. Gerade so. Ja, Glück gehabt. 2W6. Oh, 3 Schaden. Jetzt fehlt mir gerade der Damage. Auf jeden Fall. Damage. Okay, ich werde Release mein einen Feld nach vorne nehmen. Jetzt hier in der Rücke. Ich habe voll im Visier von allen. Das ist ja Mist. Na, ich muss ihn erstmal. Okay, in Deckung. In Deckung. Peter geht in Deckung. Ja, ich habe gerade meinen. Ich habe jetzt die Schnauze voll. Ja. Juan. Ich komme jetzt nach vorne. Juan macht sich bereit für den Angriff, meine Damen. Ist halt jetzt für euch richtig scheiße, weil wir haben ja alles optisch am Start. Mhm. Und ihr hört nur das Gewürfle. Also ihr müsst euch vorstellen, einen fucking epischen Kampf auf dem Deck. Eine krasse, bis jetzt eigentlich nur eine krasse Schießerei. Auf jeden Fall. Und die Nahkämpfer versuchen irgendwie an sich ranzukommen. Mhm. So richtig mit Deckung suchen und so ein Kram. Er schießt auf. Okay, Amboss ist im Visier. Amboss. Hutmann versus Amboss. 5 Schaden. Ja. Oh, Amboss hat nicht mehr viel. Noch 3 Lebenspunkte. Krass, Amboss ist bald down, meine Damen und Herren. Oh, shit. Dafür das ganze Upgrade. Sie schießt auf ihn. Auf Willis. Auf Willis. 2, 3, 4, 12 oder nee. Nee. Okay. Und sie rückt ein vor. Okay. Gut, also ich versuche mit ihr erstmal die Rothaarige zu treffen. Ja. 2, 4, also 16 oder weniger. Okay. 6 Schaden. Okay. Okay, ist fertig. Ich habe einen erledigt. Genau, das Klischee Mädchen Nummer 3 liegt, ist zu Boden gestürzt. Ja. Und wird vom von einer riesigen Hand von Bord geschmissen. Okay, ich versuch's nach wie vor. Amboss okay. Und Gutmann. Ja. Ach, Dolf. Okay. Amboss trifft nichts mehr und dann habe ich an mich noch. Mhm. Ja, ich bleib mal so stehen, ja. Okay. Also, Hutmann. Einen nach links gerückt. Hutmann schießt auf Amboss. Okay. 5. Okay, Amboss ist down. Scheiße. Das Gegräude. Ja, das macht aber schon einen Unterschied. Also, ja, klar. Die hast du noch nicht. Also, klar, ne? Wenn du gar keinen hättest, das wäre nämlich auch möglich gewesen. Hm? Komplett ohne. Ja. Okay. Dann wäre es nämlich richtig eng geworden. So, sie hat noch einen Schuss frei. Ja. Willis. Sie schießt auf Willis. Trifft mit einer 6. Willis, na, wie 6 Schaden? Ja. Jetzt auch nur noch 8. Ui. 6 Punkte. Ui. Okay, du bist fertig, gell? Ja. Ich bin fertig. Schieß erstmal mit ja, Willis auf sie. Genau, es wird geschossen. Willis nimmt die, okay, trifft die Olle ins Visier. 3 Schaden. 3 Schaden, okay. Ja, gut. Nein, ich muss jetzt vorrücken. So. Es wird Zeit für ein Battle. Er schießt auf dich. Hm? Der Hutmann. 2 Schaden. 2. Mhm. Okay. Und sie schießt auf Willis. Wie immer. Ja. Die haben die Hühner, da ist ein richtiger Catfight, Leute. Das ist wirklich hier so. 4. Oh, oh, oh. Nicht mehr 4. Okay. Natürlich wird er zurückgeschossen. Jetzt wird er zurückgeschossen. 12 oder weniger. Nichts. Und ich versuche ja jetzt ranzurücken. Genau. Das war's. Gut, das war's wieder. Der Captain versteckt sich hinter seinem Söldner, also hinter seinem Soldat. Und er schießt natürlich auf dich. Hutmann, jetzt kannst du eigentlich alles, also würde ich sagen, eine 19, weißt du, weil das ist ja, ja klar, ne. Eine 4. 4 Schaden? 4 Schaden, ja. Wie siehst du denn aus bei dir? 77 habe ich. Ach, das ist noch voll okay. Ja, ich wollte gerade sagen, also. Das geht voll klar. Okay. Und ja, schießt auf. Schießt die jetzt bestimmt hoch. Ja. 3. Einen hat sie noch. Einen Lebenspunkt. Einen letzten. Einen letzten. One Point. Wow. Okay, sie versucht es nochmal. Letzte Chance. Wahrscheinlich. Sie trifft tatsächlich nochmal. Mit 5 Schaden. Jawohl. Sie lebt trotzdem noch. Das gibt's nicht. Und er, okay, und er ist doch jetzt auch dran. Greif jetzt hier an. Genau. Mit 14. Genau. Treffer. Bitte deine ganze Würfelage würfeln. So, jetzt kommt's ja. 10. Gut, ein Schwerthieb hast du. 10, 15 Schaden. Ja, alles gut. Okay. Ich habe einen rausgenommen. Der nächste ist gefallen. Peter, also nicht Peter, sondern Juan. Nee, nicht Juan. Jack hat, Jack. Jemanden gefällt. Ja, auf jeden Fall. Endlich. Endlich. Endlich Menschenfleisch. Jetzt ist es übrigens ausgeglichen aus dem Feld. Wir haben noch 2 Henchmen und 2 Kapitäne, meine Damen und Herren. Okay, ich bin dran, ne? Ja. Ich rück ran. Jetzt ist er, hat er deine Stunde geschlagen. Jetzt hat er deine Stunde geschlagen, Jack. Jetzt ist ich werde die goldene Dodo erhaschen. Jetzt ist er gleich vorbei hier. Ach, mon Dieu, geh weg mit deiner... Sie... Deine komische Spanisch. Okay, jetzt machen wir dann Fernschuss. Okay, das war's. Das war's, eins. Ein Punkt. Ein. No! Willis! Oh no! Willis! Oh, Chérie! Ach, Willis, ich werde dich nie vergessen. Wie siehst du? Amboss habe ich schon vergessen. Okay, hast du es mit beiden? Mit ihm hast du gerückt, ja, genau. Ja. Okay. Ich treffe. Mhm. Jetzt kommen ja 4 Damage auf Juan. Damage. Oh, 4. 8. 9. Mhm. 13. 13. 13 Schaden. Okay, das ist eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich nur, komm mal. Ich sag mal so, komm mal. Komm mal. Ich fange an mit ihr, die schießt auf dich. Hat nicht getroffen. Obwohl, oder? 16. Nee, hat nicht getroffen. Ach, Glück gehabt. Jetzt macht er ihr. Jetzt Bossfight. 12. Ja, sorry. Das Maximum. Du französisches Frostfresserchen. Frostfresserchen. Ach, du hast mich schwer getroffen. Das kriegst du zurück. Ich nehm das nicht. Ich habe eine 18 gewürfelt. Scheiße. Sie schießt. Trifft. 5. Okay. Er schießt, also er schießt, er macht 5. Okay. Uran, du bist geil. Ich treffe dich mit 14. Ja. Und jetzt nimm diese Würfel an als dein Schatten. 10, 11. 11, okay. 11 Schaden. Mhm. Schön. Oh, natürlich jetzt eine blöde Runde davor. Dass ich komplett gar nicht getroffen habe. Sie positioniert sich hierhin. Hm? Ja. Und er greift dich an. Ich werde dich fällen. Mit 4. Okay. Ach, nimm das. Ach, nimm das nicht. Ich habe eine 19 gewürfelt. Oh. Denk dran, du hast noch einen krassen Wrestling-Move, den du vielleicht mal verwenden möchtest. Das stimmt. Irgendwie. Stimmt. Da würde ich dir auch noch einen Wrestling-Würfel dazu geben. Gut, dass du das gerade noch sagst. Ja, nicht, dass du deine eigenen Fähigkeiten vergisst. Stimmt. So, sie schießt, trifft, 1. Mhm. Eine stabile 1, war ein Streifschuss. Gut. Okay. Gut, dann. Ja, das ist eigentlich gerade günstig. Ich versuche mal wirklich meinen Wrestling-Move. Ich habe ja noch eine Fähigkeit Ringkampf mit 40. Mhm. Und da ich jetzt mit ihm nah am Balken stehe, also an dem Mast stehe, ja, würde ich ihn halt versuchen so zu packen quasi, wie quasi beim Wrestling hier so rum. Und dann so quasi ihn so durchlaufen zu lassen gegen den Balken so, weißt du, mit dem Schädel. Ja, okay. Also ich meine, so rumzureißen und vor und dann also quasi so jetzt so zu packen und dann so dann vor den Balken zu hämmern, ne? Okay. Wie viel hast du bei Wrestling? Ich habe 40. 40. Okay, ich lasse, gesagt, das, ich lasse das auf 40 durchgehen. Ich muss das probieren. 40! 34. Ich habe nicht dran geglaubt, aber ich habe es geschafft. Das ist 2 Wochen. Okay, ich kriege jetzt noch 2 fette Schadenswürfe. Obwohl, warte mal, gib mir mal den großen. Ja, das ist aber ein bisschen übertrieben jetzt. Da war noch ein W20 gerade kurz dabei. Okay, Leute, jetzt kommt es drauf an. Fette Points. Oh Gott. Ich sehe schon eine 1 liegen. 7, 10, 14, 15 Schaden. 15 ist in Ordnung, finde ich. Das war einen mit wegnehmen. Wie ist ein Wrestling-Move? Oh, okay. Ich habe früher so viel gerangelt. Okay, ja. Und er greift an. 10. 10. 10, boah. Bei 40. Okay. Ach, nimm das. Wow. Ich treffe dich mit der volle Seppel. Nimm 6, 9, 12 Schatten. Och. Och. Ach, endlich ist er tot. Warte, lange gedauert. Wie wird es? Ist schwer verletzt zu Boden gegangen. Och, er ist nicht tot. Sie greift an. Och. Und der trifft. Kritisch. Och. Macht 12 Schaden. Okay. Ach, ich rücke ran. Sie. Sie schießt. Sie. Jetzt genau vor der 5 Flintendame. Flintenschaden? Flinten-Uschi. Genau. Frau von der Leyen. So, und jetzt nimm das. Eine 14, gerade so geschafft. Nimm Schaden mit 6, mit 9, mit 11. Okay, sie hat noch 5 übrig. Und auch sie geht zu Boden. Peter steht auf einem... Mit Leichen gepflasterten Boot. Oh. Robert gerade die Figuren besitzen. Sie liegen übereinander quer. Quere Jacke. Meine Damen und Herren, Peter hat es geschafft, sich erstens mal du siehst dich um und du siehst, dass der kriechende Nordländer untergegangen ist, und das Peter hat es überlebt. Was sagen deine Lebenspunkte? Ich habe noch 23. Also schon stark angeschlagen. Ja. Auf jeden Fall. So, muss ich mal so sagen. Auf jeden Fall. Und hier, Juan lebt aber noch. Peter kann jetzt entscheiden, was er mit Juan macht, ob er ihn irgendwie versucht durchzubringen oder irgendwie einfach ihm den Rest gibt oder... Juan. Ich wende mich ihm so zu, ja? Ja, nicht da. Lass uns die Leichen von Bord schmeißen. Sieh dir meine schöne Schießelminstach an. Sie ist einfach nur ein Fleckchen Rot hier. Diese ganze Leichen, ich wollte das alles nicht. Warum, was sollte das? Warum hast du das gemacht? Das ist ein Wettbewerb. Ich wollte dich kapern, so dass ich vor dir und ohne Schaden dass ich einfach den goldenen Dodo holen konnte. Aber ich habe doch zu dir gesagt, lass uns zusammenarbeiten. Du hast einfach dein Ding durchgezogen. Wann hast du mir das gesagt? Gleich am Anfang. Ach ja, stimmt. Ist aber ein schlechtes Gedächtnis. Aber du musst es ja mit deinem wunderschönen Mantel unbedingt sagen, ach, wir sind aus unterschiedlichen Schichten. Ich gebe das einfach an, wie ich möchte. Ich mache mein Ding, ich bin sowieso privilegierter, was du bist. Das bin eine... ich auch, du Crouton. Du kriegst vor allem Crouton. Du Crouton. Ich bin Juan de la Dienstacos. Von den Dienstacos. Tacos. Eieiei. Juan. Es tut mir leid. Es ist... Er richtet sich langsam auf. Ja. Ich möchte eigentlich nicht, dass hier heute noch mehr Blut vergossen wird, als schon getan wurde. Ich meine, wir sind Piraten. Ich bin kein Pirat. Ich bin Pirat. Das ist eben... kein Pirat. Er ist ja mit Andrew mitgegangen. Also er ist kein Pirat. Aber wenn ich dich jetzt hier leben lasse und dich durchspringe, dann... Robert lässt gerade die Figuren immer näher kommen, sollen sie sich küssen. Dann musst du wissen, ich werde weiterhin ein Pirat sein und ich werde weiterhin auf Beutefang gehen. Ja. Aber was du gemacht hast mit dir, eine Schiff... Wir haben eine Schiffbrüchige gefunden. War auch wie Piraterie, also stell dich nicht als besser dar. Als besser dar. Du tust so, als wäre Piraten schlimmer. Das stimmt nicht. Das ist einfach nur Fromage-Käse. Du verstehst vielleicht, mein Französisch ist etwas seltsam heute. Mein Akzent. Aber ich bitte dir an, ich helfe dir, nicht nur diese Schlacht heute zu überleben, diese Prüfung zu überleben, sondern auch einfach über deinen Schatten zu springen und dich selbst zu überleben. Werde ein Pirat. Drück mal, mach mal auf überzeugen, also auf überreden. Da habe ich 40. 40, er gibt ja richtig viel auf. Ja. Erschwert um 10. Also 30. Also 30 oder weniger. Ich habe eine 80 gewürfelt. Es tut mir leid. Ich kann es nicht tun. Ich gehöre in die Marine. Und denn, ich akzeptiere deine Entscheidung. Also werde ich dich töten. Aber sei dir bewusst. Ich werde dich töten. Aber sei dir bewusst. Wir werden uns wieder begegnen. Und dann nicht als Freunde, sondern als Feinde auf dem Schlachtfeld. Es wird mir eine Ehre sein. Heute hast du die Schlacht verloren. Und ich habe gewonnen. Aber wir werden uns wieder begegnen. Marine, Necrone. Marine. Krone und Piraten. Es ist ein ewiger Kampf. Aber denk immer dran. Die Herz in dir selbst macht den Menschen, der du sein kannst und der du bist. Denk dran, du hast ein Herz. Ich auch habe ein Herz. Sonst hätte ich dich heute hier nicht ein Erz. Ich habe auch ein Erz, um das Schiff aufzurüsten, habe ich auch Erz gebraucht. Und nun geht es noch den goldenen Dodo zu finden. Nämlich, ich gebe mich geschlagen. Bitte nimm es einfach nur mitten nach Eieiei zurück. Eieiei. Mitten nach Eieiei zurück. Okay. Dafür musst du aber auch nicht schaffen an Deck. Was muss man schaffen? Ein Deck schlafen. Ach, okay, ich werde gleich drüben. Kapitän. Und doch meine Kommando. Kapitän, schaffen wir diese hässlichen Leichen hier vom Deck. Okay. Okay, Capitano. Schmeißt seine eigenen Leute gerade runter. Weiter, da ich sehe einfach mehr Leichen hier. Dieser Anblick von diesem Schiff. Ich kann es nicht ertragen. Wie sieht das aus hier? Hier ist auch noch eine Leiche. Hier. Das kommt wie bei Kindern, die mit Schmeißen Lego spielen. Schmeiß die runter, hier, diese Willis hier, die war nicht gut genug, hier, weg damit. Du bist ein Assi. Hier, dieser Amboss hier, das war so ein Luxus-Typ hier. Amboss, also Luxus-Typ. Das ist ein Luxus-Amboss. Und das ist schwer. Hilfe, es ist ein Kapitän, das ist sehr schwer. Was hat es ihm gebracht? Hier, komm, ich helfe kurz mit dir, du Schwache. Was hat es ihm gebracht? Du Schwache. Schwache Mensch. Hier ist noch so ein Diva-Modus, gell? Wo ist eigentlich der Rest von meiner Crew? Das war der Beste. Wir sind hier, Chef. Wo ist Ihr Angst und Jacques? Und Jacques bin ich immer noch. Jacques. Sehr schön, dass ihr noch lebt. Repariert das Schiff. Und sie tun es. So, nun Uran. Uran. Jetzt werden wir kurz setzen auf Dodo Island. Dodo Edge. Dodo's Edge. Edgy. Naja, du kannst jetzt auf. Du bist auf jeden Fall schon in der Nähe. Ihr fahrt näher an die Insel. Insel. Und du seht schon aus der Ferne, dass da quasi wie eine kleine Höhle ist in so einem Hügel, aber wirklich richtig klein. Mhm. Und da ist ein weißer Dodo davor. Ein Schokododo. Und du kannst dein kleines Beiboot abmachen, das sitzt hier nicht mit drauf, und du kannst halt auf die Insel fahren. Okay, auf geht es, du ruderst. Echt, nimmst du ihn mit? Ja. Okay. Ich brauch ja noch eine Zielscheibe. Du bist komplett Mr. Arrogant, ey. Was hat es ihm genützt? Komplett hier ein größtes Arschloch als Büx. Stimmt. Büx größtes Arschloch. Ihr geht hin. Ihr geht an Land und dort könnt ihr, seht ihr einen wunderschönen Strand, Palmen und in so ein bisschen zwischen einer Felsspalte ist halt so eine Art Bau. Und der Dodo sieht euch und rennt in den Bau. Ach, hinterher. Du gehst vor. Ach, die Diese Geräusche, hier, nimm ein Stück Fleisch. Damit du wieder zu Kräften kommst. Kommst. Ich habe ja noch 3 Stück Fleisch hier. Danke. Ja. Jetzt ist es vielen Dank, Kapitän. Hier, nimm noch ein Stück, um es an die Wunde zu drücken. Das so. Hilft. Und du siehst, du kommst an und siehst halt wirklich einen richtig kleinen Bau. Also wahrscheinlich so ein Rund- und ein Durchmesser von 20 Zentimetern. Mhm. Und du hörst dahinter schon so Geräusche. Hörst du schon Geräusche. Also drinnen hörst du halt Geräusche. Ach, was ist das für eine kleine Eingang? Ich glaube, wir müssen reinkriechen. Mein Viereck bleibt stecken. Die Fußplatte. Die Fußplatte von der Figur. Also er passt nicht rein. 20 Zentimeter passt nicht rein. Das ist so. Ach, Mensch, bemühe dich doch etwas. Ich, das gibt's doch nicht. Er muss sich mal hinlegen. Er ist so fertig. Ja, ruht dich alles. Ja, fand es auch. Das Stück ist das Ding genutzt. Ach, okay. Ich schaue noch etwas, also ich schaue mich mal um, ob ich irgendwie einen anderen Eingang noch finde, so, wenn ich drum rumgehe, irgendwie um das Objekt. Nein. 20 Zentimeter, das ist nicht lache. Wie soll ich hier reinkommen in diese Öle? Das ist doch lächerlich. Diese Öle. Okay, ich habe noch ein Stück Fleisch. Ich lege die Fleisch vor. Das ist die Essen. Das sind keine Fleisch. Vielleicht denken sie, es ist. Vielleicht denken sie, es ist Fleisch. Einfach hier so ein Stück Fleisch hingelegt, dann kommt der Pflanzenfresser rausgerannt. Denkst du Verwandtschaft? Ich bück mich und häng mich so vor der Höhle. Kommt raus, ihr müsst gerne. Sag du. Schert euch raus. Ach, das regt mich. Siehst auf jeden Fall, dass die Höhle nicht tief ist und dir scheinen Augen entgegen. Ich schaue zurück in die Augen. Fange an. So, das jetzt. und ich fange an, in diese Augen zu starren. Das habe ich auch gerade gemerkt. Ich schaue in diese Augen und sage, ach, diese Licht, sie ist wie die Sterne am Nachthimmel. Die sehe ich gerne. Es ist wie auf der See. Dieses Funken, wie ein Schatz. Schatz. Wie ein Schatz. Ein was? Ein Schatz. Wie ein Schatz. Wie ein Schatz. Ich bin richtig paralysiert, wenn ich diesen Glanz sehe. Ich versuche hineinzugreifen. Dann tu das. Der Robert hält mir jetzt seinen Sack hin. Und ich greife hinein in den Sack. Und ich habe da etwas gegriffen. Was ist das? Oh, Moment, komm her. Und ich habe eine Toto. Beleuchten wir an. Eine kleine Toto. Habe ich gefunden. Ich leuchte ihn jetzt an, dass ich ihn besser erkennen kann. Pussy, meine Damen und Herren. Er hat eine kleine Geldstück. Ja, die hatten keine Baseplates. Habe ich das so gemacht. Geht ja hoch. Ach, eine schöne Toto. Du erhältst ein Fleisch. Hallo, du Kleiner. Du bist jetzt Fleisch. Gut, du erhältst ein Fleisch. Geil. Okay, ich versuche nochmal reinzugreifen. Okay. Ich greife. Hans antwortet schon vom Schiff, weil er denkt, es ist Verwandtschaft. Aber ich habe ein weiteres Fleisch, eine Toto. Eine Toto. Eine Totoro. Ich greife nochmal, ich greife Tischfach. Tischfach. Tischer. Ist da ein Tischer? Ich habe noch eine Toto. Ach, das ist eine richtig kleine Fleischfamilie. Drei Fleisch. Ich nehme noch eine Toto daraus. Och, noch eine Toto. Der guckt ganz anders. Ach, wie anders. Aber das war der Sechste. Aber das. Ich werde dich auch zu Fleisch verarbeiten. Oh, mon Dieu. Ich glaube meinen Augen kaum. Was ist mit diesem Toto? Er ist richtig golden. Kann das dieser goldene Toto sein? Ich glaube schon. Ich habe ihn gefunden. Och, Juan, wo bist du? Juan. Er schläft. Ach, dieser Mistkerl. Ich habe ihn gefunden. Unfassbar. Die Quaspach. Ach, die goldene Dodo. Ach, ich nehme dich mit. Okay. Okay. Ich habe das ihn geschnappt. Ich gehe mal davon aus, dass du die normalen Dodos einfach umgelegt hast. Oder ja, die, machst ja. Du die oder lässt oder ich lasse die frei, ja, die sollen sie wegrennen. Okay, müssen. Dann sollen sie wegrennen, ja. Free the animals. Du sie in die Höhle. Hast du Glück gehabt? Ich hätte nämlich am Schluss nämlich gesagt, dass du die restliche Erde, die restliche Dodo-Population auf der Erde ausgelöscht hast. Jetzt ist es einfach jetzt kalt. Dann wärst du als schuld gewesen, dass es keine Dodos mehr gibt. No! Okay, ich nehme diese goldene Dodo. Hier, wach auf, Uran. Wach auf. Oh, was ist das? Komm hoch mit dir, ja, guck. Das glänzt in der Sonne. Du gehst dir an, es ist dir eine goldene Dodo. Ah, Herr, das Ding. Nein, lass los. Okay, er lässt es, weil er einfach so schwach ist. Schauen gleich einer rein, geflogen. Ich hier, nimm das. Eine flache an. Eine flache an. In die Kusch. Los, wir. Zergöll. Los, wir müssen schnell zurück. Zur Schüsselminster. Okay, ihr könnt jetzt zur Schüsselminster. Okay, so, wir kommen zurück. Hallo Hans, hallo Jacques. Jacques. Hallo. Ich weiß Jack. Nicht, wie man dich ausspricht. Lasst uns zurücksegeln. Nach. Zurücksegeln. Nach Cockpit Island. Nee, wie heißt das? Crooked Island. Crooked Island. Wir müssen zurück. Ach, jetzt eine Abschwinge. Auf geht's. Crooked Island, ja, ja. Crooked Island. Hallo, Mitch. Wo bist du? Du warst leider unterbrochen von... Oh. Oh. Hallo. Ich möchte mein Fleisch. Oh. Also, Mathilda ist es für die Zuhörer. Mathilda. Hallo. Ich möchte mein Fleisch. Ich grüße dich. Ich habe hier für dich ein Fleisch mitgebracht. Ganz exquisit, eins habe ich noch. Wie viele Fleisch hast du? Ich habe nur eins. Die anderen beiden habe ich ja, eins habe ich hier Dinges gegeben, Uran und Huan. Und eins habe ich ja ihm noch in die Wunde gedrückt, so nach dem Motto. Du Arschloch. Ach, aber. Mach dich bereit. Ach no. Mathilda, guck an, ich habe noch einiges an Huhn übrig. Ich will Fleisch. Och, aber fünf Flaschen in Rum können doch auch entzücken. Denkst du nicht? Überreden. So, Peter versucht, Mathilda zu überreden, ja. Ah, 70. Du bist voll verskillt, Junge. Auf jeden Fall. Sie greift dich an, Peter. Och, Mathilda. Och. Sie macht 14 Schaden. Boah. Also dir voll Banane mit einem Kochlöffel auf dem Kopf hat. Du musst noch, also du mach dir einen dazu, weil du ja eine Seefahrt hattest. Eine was Seefahrt. Plus 15? Oder genau, was? Genau. Da bin ich bei 38. Was hat sie jetzt für Schaden gemacht? 14. Bei 24. Okay. Hast du jetzt den W20 gerade? Ja, ich habe deinen W20 geliehen. Okay. Ach, Mathilda, ich möchte das nicht. Aber du zwingst mich dazu. Mathilda, ich kann dir noch sagen, in deiner Pfanne spiegelt sich meine Wanne. Ich hoffe, ich möchte nicht, dass du deinen Kochlöffel abgeben musst. Sie schlägt nochmal zu, weil du es noch gebraucht hast. Ist ja. Viel gelabert. 18. 16. 6 habe ich noch, 6 Lebenspunkte. Okay, Mathilda, du zwingst mich dazu. Okay, Treffer. Ich mache 10, 13, 14 Schaden. Du Arschloch. Du kannst mich mal. Ich spiele nie wieder Würfel mit dir. Und sie dreht sich um und geht. Ach, Mathilda. Es tut mir so leid. Mon chéri. Mein sehr verehrter Jacques. Russell. Russell. Russell, Jacques. Russell ist auch in Ordnung. Mein sehr verehrter. Ich darf Sie begrüßen. Wo ist Der Goldene. Dotto. Mitch ist auch mit dabei. Ja, ja, wo ist er denn? Ich hole ihn, lasse ihn von Bord holen. Ans. Komm, komm. Ans. Bring noch Jack mit. Jack. Ach, und Uan, komm, komm runter. Was ist dieses Versteckspiel? Er humpelt. Er humpelt hin. Ach, bring die goldene Dotto. Okay, sie bringt die goldene Dotto. Da ist es. Seht ihr? Da ist der goldene Dotto, den ich mitbringen sollte. Alle Achtung, das hätte ich nie von dir erwartet. Ha! Monsieur! Ein wunderbares Tier. Es wird sich wunderbar ausgestopft über meinem Bürostuhl machen. Was? Herrlich! Herrlich! Dafür habe ich diese ganze lange Reise hinter mich gebracht, die Schüsselminster auf Trab gebracht, damit dieser prachtvolle Dotter sterben muss. Ja, na und? Sie haben Ihre Prüfung nun offiziell bestanden. Sie sind ein Absolvent meiner Schule. Und ich habe eine kleine Überraschung für Sie. Sie dürfen Jack und Hans und die Schüsselminster behalten. Denn sie schließen ab als Jahrgangsbester. Das ist eine gute Nachricht, aber ich bin immer noch traurig über die Dotter. Wollen Sie nicht die Dotter lieber als Haustier halten? Nein. Ich glaube, ja, du solltest es dabei belassen, sagt Mitch. Wir gehen eintrinken, du hast dir meinen Respekt verdient. Ich rum. Ich habe noch Rum an Bord von der langen Reise. 5 Flaschen, Fässer. Fässer, Flasche. Aber Fässer, Flaschen, wo ist da der Unterschied? Bei uns nicht. Ich kenne ihn fast gar nicht mehr. Gar nicht mehr? Merkt. Ich wach so lange auf dem Meer, dass ich kaum noch den Unterschied kenne. Ja. Was ist schon eine Flasche, wenn man ein Fass haben kann? Mhm. Auf dem großen Hauptplatz versammeln sich ganz viele Menschen um dich rum und beglückwünschen dir. Ja, Franzmann, das hast du gut gemacht. So. Ja, also ich muss mal sagen, das war ein richtig, richtig guter Job von dir. Muss ich jetzt mal sagen, du hast die Macht wie die Brasilianer. Und alle applaudieren megamäßig und freuen sich. Und gerade wo der Direktor Schüsselminster. Nee, nicht Schüsselminster. Cockington. Direktor Cock Archibald Cockington. Den Dodo in die Hand nimmt, wird Cockington in die Hand gepickt. Mhm. Und er lässt ihn aus Versehen los. Und der goldene Dodo entwischt und rennt zwischen die Leute, sag ich mal. Also zwischen den Pulken durch. Und, Schnapp den mir! Und die anderen gucken aber einfach nur und lachen eigentlich. Hm. Ja. Was siehst du, Uan? Das ist sie. Das ist Ironie. Ironie in ihrer pursten Form. Sie. Die Ironie des Schicksals. De la Destinie. Diesen goldenen Dotto haben wir extra hergebracht. Und dann soll der ausgestopft werden und nun schlägt die Natur zurück. Die Natur. Kreatur der Natur. Ich hoffe, Helikopter? Nein. Cockington. Cockington stirbt an diesen Picken. Vielleicht hat er sich infiziert an Dodo AIDS oder etwas derartiges. Nur schlechten AIDS-Gag. Was soll es? Ich hoffe, der Dodo wird ewig leben. Zumindest in unserer Erinnerung wird er es tun. Denn es war unsere Abschlussprüfung, die dieses Prachtexemplar den Menschen gezeigt hat. Ja, und er muss halt jetzt nochmal eine Klasse wiederholen oder er muss weggehen von der Schule. Och, Uwan. Uwan. Hättest du dich mal mehr angestrengt. Und was hat es ihm gebracht, seine Abstammung? Aber du kannst es vielleicht mit Geld noch regeln. Ich komme aus einer einfachen Fischerfamilie. Daher zeigt sich wieder viel Arbeit. Zeigt sich aus. Nicht immer nur Abstammung. Schau dich an. Jetzt kannst du die Klasse wiederholen. Wiederholen. Es tut mir leid, dass ich so gehässig bin. Er geht traurig. Er geht traurig von dann. Wir sehen uns. Auf dem Meer. Merde. Auf dem Merde. Er geht ab. Also nicht vom Abgehen her, sondern er geht von der Bühne. Und du bleibst quasi alleine jetzt auf dem Vorplatz. Alle klopfen dich ab und feiern dich, heben dich hoch und. Ja, Mann! Ach, das war eigentlich ganz einfach, danke. Danke. Kein Problem, das ging eigentlich ganz schnell. Ich muss nur einige Schiffe versenken. Und ganz viel Beute holen. Menschen töten. Auch Menschen töten. Ich habe auch ein paar Rekruten rangeholt. Die sind leider alle gestorben. Aber für mich war es alles okay. Okay. Ich hatte eine schöne Zeit und jetzt bin ich ein, was ich da, Pirat würde ich sagen vielleicht. Erstmal, du bist abgeschlossener Seemann jetzt auf jeden Fall. Und Captain, du hast ja dein eigenes Schiff trotzdem noch. Sagen wir, ich bin Pirat. Pirat. Jean-Luc Pirat. Auf jeden Fall. Ja, und damit herzlichen Glückwunsch, Peter. Ich würde mal sagen, das Abenteuer gilt als bestanden. Auch deine Pen-and-Paper-Prüfung. Oh yeah. Wurde bestanden. Heute ohne epische Outro-Musik. Es war ein Karussell. Ein Jacques Karussell der Emotionen. Oh, ich höre jetzt auf, damit merke ich so selbst schon drin am Sack. Ja, ist aber krass, dass du so durchgezogen hast, ey. Ja, hast aber gemerkt, wie ich verfallen bin, einfach in alle möglichen Dialekte zwischen. Ja, das fiel mir auch mega schwer. Ich habe mir vor einem Freund extra noch mal ein Video angeguckt bei YouTube. Ja. Wo jemand erklärt eben, ja, so nach dem Motto, da musst du drauf achten, wenn du versuchst, französischen Akzent zu imitieren. Mhm. Nach dem Motto, die Haas werden nicht gesprochen, Ast, Aben. Genau. Denn die zweite Silbe wird betont aben, nicht aber, sondern, nicht aber, sondern aber. Ja. Habe ich mir so übelst angeguckt, reingezogen, fand ich so lustig. Ich dachte, das ziehst du halt durch. Method Acting. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man an Folge 48 zurückdenkt, die Food Wars Folge, da hat man es ja schon viel mit Dialekten und Akzenten und sowas. Das hat richtig gut gepasst, ja. Daher, war das nochmal so eine so ein schönes Andenken daran. Ja, Robert, coole Idee. Ja, Peter, das war's. Coole Idee, auch mit den Tabletop-Figuren. Ja. Es war diesmal alles ein bisschen haptischer. Mhm. So. Es war auch mehr, ich finde auch mehr ein Spiel als ein Pen and Paper. Das stimmt, ja. Ja. Durch die Karten und sowas, also das kennt man ja auch aus anderen Spielen, so dieses Prinzip. Das Aufdecken Ereigniskarten. Mich hat so ein bisschen teilweise auch an unsere Spieleaktion mit die Legenden von Andor erinnert. Genau. Wo da so rumgezogen sind, dann gab es auch mal Ereigniskarten. Ah, jetzt brennt der Wald und sowas. Genau. Muss stark dran denken. Stimmt. Aber ich finde es auch geil, dass du da so einfach so witzige Sachen eingebaut hast. So, dass das nicht immer unbedingt was passiert, sondern es ab und zu mal so eine kleine... Genau, das ist einfach Scheiße mal zwischendurch. Genau. Weil das letzte war ja ein bisschen ernster. So von der Herangehensweise. Von der Anekdote ist... Anekdote. Von der Herangehensweise her und dann wollte ich das jetzt ein bisschen lockerer wieder machen. Mhm. Ja, was Neues probiert. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal so mache, weil ja schon ein bisschen die Story dadurch recht linear wird und quasi ja auch nach den Ereigniskarten quasi erst die Schädelkarte kam. Quasi es war kein Zufallselement, wenn du es so nimmst. Mhm. Es war ja geplant, war ja gescriptet. Gescriptet. Und aber das haben wir jetzt auch mal probiert. So, das ist ja immer das Coole, mal was Neues probieren. Und ich denke, auch für die 50. Folge auch mal was anderes und auch finde ich ganz cool. Das nächste Mal mache ich wieder was anderes. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht krass. Kommt ja die Meth-Taube zurück. Krass, was du dir auch für einen Aufwand gemacht hast. Auf jeden Fall. Respekt, ja. Wahnsinn, ja. Riesending, hier so eine Karte zu entwerfen, alles. Und die sogar haptisch ist. Ja, das kommt auch noch dazu. Die ist aber haptisch, gell. An alles gedacht, gell. Ja. Wo er ein bisschen Gebirge sind oder sowas. Der Erdschwengel. Erdschwengel. Ja, krass. Also es war. Ich habe da vorher noch hingeguckt, wirklich, und habe so gedacht, meint er das? Nee. Ich habe so gedacht, was ist denn hier in der Nähe mit so einem Erdschwengel, weil hier auch so Inseln im Norden sind da drüber, gell. Aber ja, natürlich. Sieht halt aus wie ein Schwengel. Ja, klar. Ja. Da habe ich verdammt viele, und das Gute ist, ich habe das gleich, das habe ich den, das hört, könnt ihr in der Making-of-Folge hören. Das sind quasi von einem Spielsystem, Freebooters Fate, ein Tabletop-Spiel aus Deutschland. Ach ja. Das sind quasi zwei, das ist so ein Skirmisher. Das sind quasi zwei Armeen, zwei Fraktionen, mit denen du jetzt schon gegeneinander antreten kannst. Aha. Das bedeutet, da gab es so einen Kumpel-Deal, dass du quasi zwei solche Starter-Dinger bekommen, also solche kleinen Gruppierungen und halt die Regeln, und das habe ich dann quasi genutzt und habe dann gesagt, okay, dann nimmst halt den Kumpel-Deal, wo die Regeln schon mit dabei, also man kann es jetzt immer noch verwenden, das ist eben der Vorteil. Das ist geil. So, das ist halt, das habe ich gleich verbunden, dachte ich, na komm, dann hast du gleich ein komplettes, also kannst du gleich schon ein Skirmisher spielen einfach, und das ist ganz cool. So, da habe ich das quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Grundsätzlich, also mit Saga bin ich ja gar nicht weitergekommen jetzt. Dadurch, dass ich jetzt das gemalt habe immer. So, und das ist schon wie am Fließband teilweise gelungen. Und deswegen ging es dann auch mal. Ja, ich habe schon wieder 4 Stunden dran gesessen am Wochenende. Ich habe mich immer gefragt, was du da machst. Ich habe mir gedacht, was bereitet denn der alles vor? Ja, das ist schon ein ganzer Arsch. Das ist schon eine ganze Arsch voll Arbeit, gell? Auf jeden Fall, ja. Ja. Da habe ich noch die Würfel angepasst, die Würfel gemacht. Nächstes Mal weiß ich, dass ich die auf jeden Fall nicht, also kein Shade drüber mache. Mhm. So, die Ratten sind auch, finde ich, voll cool. Auf jeden Fall, so. Ja. Die Oktopoden. Na, so, und das fällt alles, das geht halt alles so seinen Gang, ja. Ja, auch wie du jetzt sagst, mit den Karten, das muss schon, dass man so Blanco-Memory-Karten, Memory. Ja, ich muss gerade PlayStation. Memory-Cards. Memory-Cards fürs Memory-Spiel sozusagen. Ja, kannst du bestellen, du kannst auch normale, die waren noch mal ein bisschen teurer, du kannst auch normale Blanco-Spielkarten bestellen. Mhm. So. Na. Das fetzt. Das finde ich echt geil. Naja, und halt auch Blanco-Würfel, gell. Das halt dann einfach bemalen, wie du willst. Ja, es war diesmal eher ein Spiel, aber es fand ich, ich wollte eben, wie gesagt, was Neues probieren. Es gehörte dazu, was Neues auszutesten. Ja, es ist, wie du gesagt hast, im Prinzip hast du so ein halbes eigenes Regelwerk so entworfen, also. Ein Spiel. Ein Spiel, ja. Ja. Ich meine, wir haben ja trotzdem zurückgegriffen auf, Bekanntes. How to be a Hero Regelwerk, ne? Es ist halt auch einfach bequem, weil es halt gut funktioniert. Die Dame, ist die auch aus dem? Die ist auch von Freebooters Fate. Okay. Die gehört aber zu einer anderen Fraktion. Okay. Genauso wie die Oktopoden. Und die Ratten gehören auch dazu. Ist auch Freebooters Fate. Und die Dodos auch. Aber die haben eben keine Baseplate halt. Da habe ich mich schon gewundert. Müsstest du da die Baseplate extra dazu holen oder sind die eher gedacht, dass du die irgendwo mit draufsetzt? Die setzt du mit drauf, die machst du quasi so fertig, weil das eben 6 Stück sind und das ist quasi, die 6 Stück sind quasi eine Einheit. Aha. Und deswegen setzt du die dann so drauf. Okay. Quasi, die setzt du auf eine etwas größere Baseplate drauf. Mhm. Na. Okay. Mega. Mega. Ein Haufen Arbeit für wie viele Stunden? 6 Stunden on point, ey. Finde ich gut. Stark. Das war echt eine Punktlandung. Das war eine echte Punktlandung. Und vor allen Dingen war es noch nicht zu lang. Waren keine 8 Stunden. Stimmt, ja. Und wie beim Bunker. Das war extrem, ja. Das war brachial. Und jetzt kann ich fragen. Okay, wir haben ja noch, Leute, ihr wisst das ja schon, die 49. Folge noch aufzunehmen auf der Mac. Peter, wie fühlt es sich an, nur noch 10 Folgen Zeit zu haben, bis man das nächste Pen & Paper ready hat? Ah, noch bin ich entspannt. Ich hatte zumindest diesmal auch schon mal ein paar Ideen im Vorfeld. Ich weiß nicht mehr, wo ich mir das alles notiert habe. Das ist mein Problem. Scheiße. Ich hatte schon so 2-3 Ideen, wie ich weitermache, beziehungsweise was ich machen will. Mhm. Ich habe mir das eigentlich immer aufgeschrieben oder irgendwo als Sprachnotiz. Das kann sein, ob das auf meinem alten Handy ist, noch als Sprachnotiz. Okay. Ich habe das eigentlich immer alles gleich notiert irgendwo, wenn mir irgendwas eingefallen ist und mal gucken, was ich draus mache. Das Problem ist halt, dass das hier so eine Teufelsspirale ist. Ja. Dass das immer krasser wird hier von Pen and Paper zu Pen and Paper. Ja, ich will das nächste Mal auf jeden Fall wieder ein Stück mehr back to the roots gehen. Mhm. So, das wird geil. Mehr Imagination. Ja, genau. Also mehr ein bisschen Ambient Sounds wieder mit einfügen und so. Mhm. Und wieder mehr Pen and Paper einfach machen. Mhm. So. Und nicht so linear, wie es heute war. Aber es war eben was Neues. Ich wollte was Neues probieren. Es ist eben, wie du sagst, es war mehr ein Spiel, ja. Also du hast eben diese Tabletop, Komponente mit drin gehabt, genau, mit dem Spielplan. Das fand ich auch echt geil. Das hatte sowas von Schach. Ja. Ja. Auch mit der Karte hier, das finde ich geil. Dass du auch so einen Aufwand gemacht hast bei der Karte, das finde ich echt stark. Die Karte war mit als erstes fertig. Mit den Flaggen auch alles hier. Dass man weiß, wo was ist. Was man ansteuern kann. Mhm. Stark. Stark. Echt stark. Tony Stark. Ja, die ganzen Figuren musst du bemalen, es ist alles nicht ohne. Ja, ja. Leute, die Arbeit. Die Arbeit, Leute. Hey, Jack, brutal. Ich fand deinen Charakter auch mega. Ja. Und, es hat Spaß gemacht. Und das war wieder ein schönes Ding. So, meine Bedenken haben sich in Luft aufgelöst, die ich am Anfang hatte. So, ja, schön. Hat gut geklappt. Hast bestimmt noch ein bisschen gedacht, hoffentlich sprengt mir das der Stolze nicht. Nee, ich dachte eher so, hoffentlich bist du nicht so enttäuscht, weil es sehr linear ist. Mhm. So, das war so das, der Punkt, wo ich dachte, das hat so richtig viel Pen and Paper ist das eigentlich nicht mehr. Mhm. Ja gut. Ein Rollenspielaspekt ist ja dabei, dadurch, dass wir die Charaktere gesprochen haben und trotzdem noch Proben gab, Würfelproben gab und so weiter und Kämpfe und auch eine Art Seekampf noch. Das war eben für mich, weil ich wollte schon immer so einen zweiten Charakter mit drin haben. Mhm. Und die Schlüsselmünster war ja effektiv ein zweiter Charakter, wenn du das so nimmst, also ein zweiter Kampfcharakter. Mhm. So. Und das wollte ich eigentlich mit drin haben. Das hat gefetzt. Also ich fand's cool, wie gesagt. Also mich hat dann auch dieser Looten-Leveln-Aspekt dann auch geguckt, gut, da bin ich sowieso immer dabei, ganz dieses hochgegrindet, dieses Upgrade-System, so, geil, jetzt wird's immer besser, jetzt rotze ich da die kleinen Schiffe weg, gell, und die Schoner. Also, das war halt dann geil. Ja. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja. Also, meine Damen und Herren, ihr könnt dann dieses Spiel erwerben. Demnächst im Dietorfschönheiten Store. Genau. Bei Pegasus Spiele. Schön rausgerotzt, das Ding. Genau. Ja, so ein paar Feinschliffe noch, dann könntest du es machen. Ey, du könntest vor allem bei den Ereignissen, könntest du noch hier so Wetterereignisse oder sowas einbauen. Genau, Wetterereignisse. Ja, Nebel, du kannst nicht so viel sehen. Genau, oder du könntest auch sagen, dass du könntest es bei Andor machen, du könntest quasi eine Story dahinter schreiben und unterschiedliche Missionen machen. Hm. Ja. Man könnte es auch je nachdem, gut, die Frage ist, ob man es in dem historischen Setting dann lässt oder ob man es noch mehr Fantasy mit reinnimmt oder sowas, ob man dann noch irgendwelche Seemonster oder sowas mit reinschreibt. Ja, ja. Irgendwelche Harpien, die plötzlich angeflogen kommen oder die Rehen oder sowas, da bin ich auch jetzt schon wieder beim Mutscher. Die mir angeflogen kommen hier, die Scheißwichter. Fuck, wie hieß denn die Region nochmal, wo das passiert? Diese Meerregion. Ja, diese Wikinger. Nicht Nilfgaard. Ich wollte auch gerade Nordkap oder sowas sagen. Aber ja, aber du weißt, ja, Novigrad. Nee, Novigrad ist das andere. Ja. Sturm irgendwas? Keine Ahnung, Leute. Switcher kommt bald. Ich freue mich. Sturm, naja, keine Ahnung. Ich komme auch nicht mal drauf. Ja, meine Damen und Herren. Ich bin jetzt ganz schön Knülle. Nicht nur du. Aber ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute. Auf jeden Denn Fall. Wir haben ja noch ein After-Credit-Gespräch dann. Also genau. Nicht jetzt zusammen, wir können, es quatschen uns gleich ab, wie wir das machen. Genau. Auf jeden Fall gibt es dann noch ein richtiges Fazit von uns, meine Damen und Herren. Peter, oder soll ich besser sagen, Jacques! Jacques Roussel. Jacques Roussel. Auch, wie fandest du eigentlich den Auftritt von Richard Sonnet? Damit habe ich null gerechnet. Das war aber verdammt lustig. War so geil. Richie, wenn du dir das anhörst, du warst auch dabei. Genau. Richard Sonnet. The Man. Mega. Ey, mega. War auf jeden Fall lustig. Weil ich auch gar nicht mehr mit gerechnet, weil es wirklich so das letzte Ding war, Havanna, gell, wo ich noch hin konnte und dann plötzlich taucht er auf. Ja. Da kann ich dich ja, obwohl, da könnte ich dir dann ja auch, könnte ich dich ja auch mal hinter die Kulissen blicken lassen nachher, wenn du willst. Wie das funktioniert hat. Ach so. Mit den Ereignissen. Genau. Mit diesen Sonderereignissen zu den Karten noch. Genau, Sonderereignisse. Okay. Dann vielen Dank, Peter, für die schönen 6 Stunden. Ja, ich danke dir für den Aufwand, den du gemacht hast. Ja. Jetzt geht's ab. Jetzt hast du erstmal noch 20 Folgen Ruhe. Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht, weil ja noch die 49 vorkommen muss. Und das ist die Mag. Das stimmt. Mag. So, meine Damen und Herren, vielen Dank auch, dass ihr bis jetzt da wart, dass ihr Peters Akzent ausgehalten habt, meine Damen und Herren. Ich glaube, das war auch das Schwierigste mit. Die größte Anforderung. Ich sage mal, ich habe auch so ein bisschen gezeigt, was ich so an Dialekten und Akzenten machen kann. Aber das Schwierigste für mich war dann das Spanische, weil ich später dann immer gehört habe. Das war wirklich am schwierigsten dann. Vor allem The Fresh Crider und sowas waren auch mit drin. Stimmt. Fresh Crider. Ich mit meiner amerikanischen. Diese wunderbare Rachtel. Ja, du hast mich überrascht wirklich heute mit deiner multilingual Akzents. Ich habe mir heute auf jeden Fall auch mehr Mühe gegeben, versucht so ein bisschen den Charakteren ein bisschen mehr Farbe zu geben. Das ist mir ein bisschen schwer gefallen. Ich habe versucht, die ein bisschen unterschiedlich klingen zu lassen. Ja. Das hat man gemerkt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Definitiv. Am schwierigsten war am Boss. Aber der hat doch ein paar lustige Momente gehabt. Ja. Die Stimme. Mega, ey. Das war der Knaller. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt Piraten. Ah. Ah. Tschüss. Jack. Au revoir. Das heißt Jake.